Stelle ich mal vor, was ich vorstellen will und was zur Diskussion stehen soll. Ich will, wie die Einladung das schon gesagt hat, für diesen Ukraine-Krieg die drei Kriegsgründe bei seinen drei Machern darlegen und dann soll es darüber hin und her gehen. Und da ist es so, eigentlich ist in unserem Meinungsklima, soweit es in einem Meinungsklima überhaupt geht, nicht zulässig, was ich da probiere. Für drei Macher bei ihnen vorliegende Gründe namhaft machen zu wollen, aus denen dieser Krieg resultiert. Denn das gültige Verdikt heißt, das ist Putins Angriffskrieg, basta. Wer schon bloß bei Russland sowas versucht, wie man will mal sagen, welcher Grund liegt bei Russland vor, diesen Krieg zu führen, der wird eigentlich in unserem Meinungsklima gleich geächtet. Als einer, der Putins Krieg rationalisiert, rechtfertigt. Es hat was Seltsames. Es tut nämlich so, als wäre ausgerechnet so etwas wie ein Nachweis, dass bei dem russischen Staat glattweg so etwas wie ein Grund für so eine Brutalität wie einen Krieg vorliegt, als wäre das ein gutes Wort über diesen russischen Staat. Aber das westliche Meinungsklima will das so. Da gibt es ein richtiges Mantra, einer, der das in jeder Wortmeldung wiederholt, ist unser Bundeskanzler Scholz. Und diese Sprachregelung heißt, das ist ein unprovozierter, ein grundloser, ein durch nichts zu rechtfertigender Krieg. Und gemeint ist damit eben, das ist eine ziel- und grundlose Brutalität, die der Ausfluss eines Bösen ist. Und wenn dieses Böse personalisiert wird, dann ist es eben Wladimir Putin. Das ist da die festgelegte Denkweise darüber, über Russland. Der Westen, die USA, die NATO, Deutschland, die lassen sich von vornherein nicht nachsagen, bei ihnen liegt so etwas wie ein Grund vor, einen solchen Krieg zu führen. Die pochen darauf, sie führen ja gar keinen Krieg. Sie sichern nur, sie garantieren nur den Frieden. Und das ist eine eigentümliche Selbstdarstellung, weil die auf der anderen Seite gleichzeitig und parallel betonen, dass gegen diesen russischen Störenfried überhaupt nicht genug Waffen zum Einsatz zu bringen sind. Die begrüßen und bejubeln jeden Kriegserfolg gegen Russland, jetzt gerade. Und die fallen sogar übereinander her, die Politiker. Das ist in dieser Frage an Entschlossenheit, an Zielstrebigkeit, an Geschwindigkeit missen lassen, diesen Krieg mit mehr Waffen und mehr Unterstützung zu füttern. Was die Ukraine anbelangt, da ist zumindest ausgänglich die meinungsmäßige Festlegung, die Ukraine ist doch nicht Subjekt eines Krieges. Sie ist doch das unschuldige Objekt eines Krieges, eines russischen Überfalls, eines russischen Angriffs. Also auch dort ist von dieser Denkungsart eigentlich untersagt, in der Ukraine selber so etwas entdecken zu wollen, wie einen Grund dafür, dass die Krieg führt. Auch das übrigens in der leicht absurden Parallelität zu einer westlichen Öffentlichkeit, die der Ukraine jedes Recht zu Krieg und Sieg zuspricht, die sich überschlägt darin, der jedes Mittel zuzugestehen, in diesem Krieg voranzukommen. Das ist so in etwa für alle drei Beteiligten das festgelegte Meinungsbild. Und man kann sich ja mal fragen, was soll das? Das hat schon eine eindeutige Botschaft. Was in dieser westlichen Öffentlichkeit gemacht wird, ist, jeden Tag von neuem wird das Entsetzen über Krieg, das mitmenschliche Entsetzen über Krieg angestachelt. Allerdings ganz exklusiv gegen Russland und Putin. Und es wird als Entsetzen angestachelt, das gefälligst Entsetzen bleiben soll, dass nicht die Distanz, die intellektuelle Distanz einnehmen darf, zu sagen, warum ist es eigentlich so? Und genau so, als dieses begriffslose Entsetzen, das täglich genährt wird, wird dieses Entsetzen kurzgeschlossen mit einer Parteilichkeit. Gegen sowas Furchtbares ist doch die westliche Vorgehensweise unbedingt das Gute. Hat alles auf seiner Seite. Folgt aus den höchsten Werten. Leben, Freiheit und was da alles so erzählt wird. Und in diesem Zusammenschluss von Entsetzen über den Krieg und der Parteilichkeit für die westliche Seite, die dagegen die höchsten Werte, das Gute repräsentiert, also zu allem befugt ist, darin löst sich eigentlich dieses Verbot, Gründen hinterherzusteigen, auf. Da will ich halt heute was anderes machen, will nicht mich in diesen moralisch unsachlichen Sumpf begeben, der bei einem Krieg einer Seite der Russischen jeden Grund bestreitet und das grundlos, ziellos Böse dort ermittelt, um der eigenen Partei alle guten Gründe zu reservieren. Ich will tatsächlich ein paar Gedanken vortragen zu den Gründen, die da in der Ukraine glattweg zu einem Krieg führen und über die Ukraine hinaus. Vielleicht noch folgende Vorüberlegung. Über was rede ich eigentlich, wenn ich über Kriegsgründe rede? Da rede ich über politische Gründe für wirklich so etwas wie das gezielte Zerstören von Menschen und materieller Basis bei einem politischen Gegenüber, bei einem gegnerischen Gewaltmonopol. Da rede ich von politischen Gründen. Auf der anderen Seite, von einem Staat, der so etwas macht, der hat politische Gründe, sein eigenes Volk, seine eigene wirtschaftliche, gesellschaftliche Basis für die Durchsetzung in so einer Auseinandersetzung zu riskieren und zu verheizen. Damit möchte ich schon sagen, wenn ich Kriegsgründe ermittle, das kann nicht zu einem Kompliment für eine der Beteiligten werden. Gut, zu was will ich Gründe ermitteln? Zu einem Krieg. Krieg, das ist immerhin der Beschluss einer politischen Herrschaft, mit einem staatlichen Gegenüber nicht länger irgendwelche Interessensgegensätze zu haben, sondern zu dem Beschluss gekommen zu sein, dass der andere Staat als solcher für einen selber nicht länger erträglich ist. Und was da bei diesen drei Parteien vorliegt, das soll das Thema sein. Fange ich mal mit Russland und seinem Kriegsgrund an. Da will ich durchaus provozieren, wenn ich sage, der russische Kriegsgrund ist eine militante Defensive in zwei Stufen. Natürlich geht der Krieg erstmal in der Ukraine. Und da ist die russische Position, die da tatsächlich militant zur Tat schreitet, in etwa folgende. Diese Ukraine soll, wenn sie schon nicht so etwas wie ein brauchbarer, nützlicher Anrainer von Russland ist und sein will, in einer Bestimmung nicht existieren können, nämlich als antirussischer Stützpunkt der NATO-Staaten. Als antirussischer Stützpunkt Ukraine mit westlicher Rückendeckung. Das exekutiert Russlands Armee. Und wenn ich das so sage, dann ist das zweistufig vielleicht schon klar. Da wird erkennbar, dass Russland seinen Krieg in der Ukraine gegen die ukrainischen Militärkräfte zugleich gegen das Vorrücken der NATO, ja gegen diese NATO selber betreibt. Und dass hinter dem Krieg in der Ukraine und gegen die ukrainischen Kräfte zugleich eine militante Defensive Russlands gegen die NATO besteht. Also dass dieses kriegerische Vorgehen Russlands in der Ukraine zugleich die NATO meint. an der etwas Unerträgliches zurückkämpfen will. Das merkt man ja auch an dieser russischen Kriegsdiplomatie, die den russischen Krieg begleitet mit der Warnung an die USA und ihre Partner, sie sollen Schritte unterlassen, die Russland als Kriegseintritt wertet und entsprechend beantwortet. Also so viel mal zu diesem Zweistufigen an diesem russischen Krieg. Was ist es eigentlich, was die Ukraine für Russland zu einer Unerträglichkeit macht? Zu einer solchen Unerträglichkeit macht, dass Russland zum Krieg schreitet. Das fängt zunächst ganz harmlos an, denkt man. Das ist nämlich durchaus, dass die Ukraine über die letzten Jahrzehnte zerstört hat, was es an wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Beziehungen zu Russland gegeben hat. Beziehungen, die Russland, ich komme da später nochmal drauf zu sprechen, offensichtlich als sehr vital für das Funktionieren Russlands bewertet hat und einkalkuliert hat. Sehr vital für seinen nationalen Erfolg. Und diese Beziehungen zu Russland, die sind zerstört worden, zum Teil ganz programmatisch, ganz zielstrebig, durch die Politik der Westangliederung an die EU und an die NATO. Aber auch einfach dadurch, dass diese wirtschaftliche Hinterlassenschaft, die die Ukraine aus der ehemaligen Sowjetunion hatte, einfach kaputt gegangen ist unter der kapitalistischen Bewirtschaftung durch Oligarchen, durch westliche Kapitalisten. Und dieses Zerstören von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen, die Russland für sein eigenes Funktionieren als vital bewertet, das macht die Ukraine für Russland schon ganz schön unerträglich. Weil nämlich Russland, und da kommt die Unerträglichkeit her, solche nützlichen Beziehungen zur Ukraine sich selber als Recht zugeschrieben hatte. Als etwas, was Russland doch zusteht, als Erbe aus der beidseitigen Befreiung von der Sowjetunion. Aber darin erschöpft sich die Sache nicht. Als wirklich unerträglich für Russland definiert Russland eben diesen Anschlusswillen der herrschenden Ukrainer an das westliche Kriegsbündnis NATO. Vor allen Dingen, das ist ja nicht bloß eine Willenserklärung der ukrainischen Führung, sondern die wirkliche Aufrüstung und Eingliederung der Ukraine durch die NATO-Staaten richtig zu einem nützlichen Glied dieses NATO-Rings, auch wenn es gar nicht als wirklich formelle NATO-Mitgliedschaft läuft. Das definiert Russland als unerträgliche Verletzung seines Rechts auf Sicherheit. Und da geht es bei dem, was in der Ukraine aus russischer Sicht passiert, gar nicht bloß um so etwas wie seine militärischen, also die russischen militärischen Potenzen werden militärisch bedroht. Die Unerträglichkeit für Russland besteht darin, dass Russland gestützt auf diese militärischen Potenzen sich als Staat, als Nation ein Recht auf Sicherheit zuspricht. Und zwar Sicherheit. Vielleicht nochmal, was ist da das Unerträgliche oder worauf bezieht sich die Unerträglichkeit für Russland? Das sind nicht einfach seine Waffen, sondern das ist das, was die Waffen für Russland gewährleisten sollen. Russland gründet darauf ein nationales Recht auf Sicherheit, und zwar Sicherheit in einer bestimmten staatlichen Rolle in der Welt, als eine strategische Macht. Und dass das ist, was sich Russland nicht bieten lässt, wogegen es militant sich selbst behauptet, das war eigentlich klar in Gestalt dieser sogenannten roten Linien, die die russische Führung vor diesem Krieg im Ende des letzten Jahres den USA und der NATO vorgelegt haben, Da haben Sie nämlich eindeutig gesagt, das lassen Sie sich nicht gefallen. Dass ein nahes Ausland Russlands für Russland ein Staat wird, von dem aus überhaupt die Rolle Russlands als strategische Macht in der Welt in Frage gestellt wird. Diese roten Linien, die Russland da damals gesagt hat, und rote Linien meinen, so sagt ein Staat, wenn das die andere Seite überschreitet, wird die andere Seite für Russland unerträglich und bekommt die Antwort, die ein Staat gibt, wenn er eine Gegenseite als unerträglich definiert. Diese roten Linien sind nicht einfach nicht beachtet worden im Westen. Nicht nur faktisch überschritten worden durch die militärische Ausrüstung der Ukraine. Die USA und die NATO, man denke an diese Äußerungen von diesem Stoltenberg, haben diesen Rechtsanspruch Russlands regelrecht programmatisch verletzt. Die haben nämlich diesem Anspruch Russlands ihren Anspruch als unhintergehbaren Rechtsanspruch entgegengestellt, dass die NATO das Recht hat, sich um beitrittswillige Staaten, die das aus eigener Freiheit heraus entscheiden, aber der Witz ist ja, das macht ja dann die NATO, sie hat das Recht, sich um beitrittswillige Staaten zu vergrößern, und da rein gehört sich kein sicherheitspolitischer Einspruch Russland. Also das war eine erklärte Entgegensetzung, und gegen diese Bestreitung seiner Rechtsansprüche setzt eben Russland wirklich seine militante Selbstbehauptung. Und das ist dann Selbstbehauptung mittels der zwingenden Gewalt, die Russland souverän gegen Auswärtige hat. Wo es unabhängig davon ist, ob die dazu Ja sagen. Und das ist eine Souveränität, die Russland da wahrnimmt, mit dem, was es hat, als Militärmacht. Das ist also tatsächlich der Übergang Russlands zum Krieg gewesen. Der hat was Windschiefes, das will ich nicht weiter ausführen, weil dieser Krieg in der Ukraine die wirklich mächtigen Bestreiter von Russlands Rechtsansprüchen gar nicht direkt trifft. Auch wenn, wie ich schon erwähnt habe, Russland seinen Krieg in der Ukraine immer begleitet mit der kriegsdiplomatischen Klarstellung, wer ihm dort in den Arm fällt, geht das Risiko ein, dass Russland ihn als Kriegspartei bewertet und behandelt. So viel erstmal zu den russischen Kriegsgründen. Vielleicht gibt es an der Stelle schon was zu diskutieren, sonst würde ich das fortsetzen, was diese Kriegsgründe eigentlich mit dem zu tun haben, was Russland ist. Okay, dann mache ich das, den Punkt noch zu Ende mit Russland. Vielleicht ist dann was beisammen fürs Besprechen. Also dieser doppelte Rechtsanspruch Russland auf ein für sein nationales Wohlergehen nützliches, auf gar keinen Fall aber abträgliches Ausland. Schon gleich nicht ein Ausland, das sich zur potenten Bedrohung des russischen Status als diese strategische Macht macht, indem es die NATO hinter sich hat. Diese Rechtsansprüche, die, wo sie eben bestritten sind. Ich habe etwas zu sagen. Es geht um Weltsystem und wie man dieses Weltsystem betrachtet. Das ist eine strukturierte, hierarchische Weltsystem. Und in diesem Krieg ist eigentlich, geht es darum, Russland als ein Hegemon in diese Hierarchie runterzukriegen. Russland gehörte zu Zentren dieses Weltsystems. Und das stört den Westen. Und das ist eigentlich ein Streit zwischen Hegemonen. In diesem Streit hat seit ungefähr 2014 ein Wechsel in Ukraine stattgefunden. Und seitdem ist die Position von Russland in dieser Hierarchie ist bedroht. Das ist genauso wie mit dem Iran und Irak und so weiter. Mir ist das ein bisschen zu im schlechten Sinne abstrakt, wenn man sagt, da gibt es ein staatliches System, da stehen welche oben und da stehen welche unten und welche dazwischen. Das ist eine Pyramide und oben stehen Hegemonen, die sich um die Hegemonie streiten. Das ist mir zu abstrakt. Verstehst du? Nicht, dass es in der Staatenwelt nicht darum ginge, um Herrschaftsverhältnisse, glattweg unter Souveränen. Das ist schon so. Aber man muss doch ein bisschen sich die Mühe machen, mal zu sagen, wofür, mit welchem Zweck wollen da eigentlich Subjekte wie Russland in dieser Staatenwelt eine gewisse führende Rolle haben, wahrnehmen und absichern. Wenn man das nicht dazu sagt, redet man wirklich über eine sehr, sehr abstrakte Angelegenheit, nämlich über Hoheit ohne jeden nähere Bestimmungen. Das halte ich für keine gute Idee. Ich wollte jetzt erstmal nur bei Russland durchaus in eine solche Richtung weiter argumentieren. Wirklich erstmal nur bei Russland. Es lässt sich nicht ganz von den anderen trennen, aber jetzt habe ich mir halt mal Russland und seine Kriegsgründe vorgenommen und möchte Folgendes noch vorlegen. Dieser doppelte Kriegsgrund. Russland verlangt ein nützliches Ausland und verbittet sich ein feindseliges Ausland. Schon gleich eins, das mit Rückendeckung der NATO seine Rolle als strategische Macht in Frage stellen kann. Das ist der doppelstöckige Kriegsgrund der Russen. Und dieser Kriegsgrund, das will ich jetzt schon behaupten, das ist nicht einfach so etwas wie die derzeitigen russischen Regierenden haben an sowas Interesse und lassen sich dieses Interesse nicht bestreiten. Das, wofür die da einstehen, die derzeit Regierenden, das ist wirklich so etwas wie die Raison des modernen russischen Staats. Das macht den aus. So lebt der, so funktioniert der. Es ist nämlich tatsächlich Folgendes. Gerade dieses moderne Russland, das den Sozialismus weggeschmissen hat und eine kapitalistische Nation ist. Gerade ein solches kapitalistisches Russland braucht wirklich, das ist in seine Funktionsweise eingebaut, braucht in seinem Kampf um nationalen Ertrag auf dem Weltmarkt, in dieser Konkurrenz der Kapitale und der Staaten, braucht tatsächlich dafür benutzbare, gewogene Anrainerstaaten. Und zwar eben in dieser neuen kapitalistischen Bestimmung. Als Märkte, als Kapitalpartner und so weiter. Und von dieser Raison des russischen Staats hat sich ergeben, da drin ist eigentlich eingebaut, dass Russland auf solche Staaten wie die Ukraine gebaut hat und darauf gesetzt hat, da liegen doch überkommene wirtschaftlich-technische Verflechtungen vor. Aus Sowjetzeiten. Die sollen aber gar nicht sowjetisch weiterlaufen. Sondern was Russland da sich zuschlägt, als das hat es, davon will es leben. Damit will es leben, ist so etwas wie, naja, diese überkommenen Beziehungen müssten doch eigentlich wie Sachzwänge bei der anderen Nation, bei der Ukraine wirken, dass man mit Russland in einem marktwirtschaftlichen Geschäfts- und Konkurrenzverhältnis es aushält, das betreibt. Ja, sogar so etwas wie, dann muss es doch im nationalen Interesse eines Staates wie der Ukraine sein, für seinen kapitalistischen Nationalerfolg. Auf kapitalistische Beziehungen zu Russland und auf gute politische Beziehungen zu der dortigen Hoheit zu setzen. Das Russland genommen, das war mein Argument oben, ist also so etwas wie die Bestreitung überhaupt eines Erfolgswegs dieses modernen kapitalistischen Russlands. Zweitens, und das ist das viel Wuchtigere noch bei der Raison dieses russischen Staates, die da kriegsträchtig geworden ist. Ist Russland und bestimmt sich Russland als Nation, als Staat, der auf der Grundlage eben dieser geerbten Kriegsfähigkeit der Sowjetunion, die mittlerweile x-fach erneuert ist und jetzt eben unter dem Kommando des modernen Russlands funktioniert. Eine Kriegsfähigkeit bis hinauf zu dieser bislang von niemandem hintergehbaren, bezwingbaren atomaren Schlagkraft. Auf der Basis bestimmt sich Russland als ein Staat, den es ausmacht, dass er autonom, ohne Einmischung irgendeines ausländischen Willens, autonom das Niveau und den Umkreis seiner nationalen Sicherheit definiert. Russland ist ein Staat, der mit der Macht dazu, hat es in seinen militärischen Mitteln, auch das Recht beansprucht und auch fallweise in Syrien, in Libyen und so weiter praktiziert, dass man doch ein Staat ist, der in Gewaltauseinandersetzung in der Staatenwelt so etwas wie eine übergeordnete, entscheidende Macht ist. Und drittens, da kommt man jetzt an einen wirklich brenzligen Punkt, diese von Russland auch wahrgenommene Rolle als übergeordnete Entscheidungsmacht in Gewaltfragen in der Staatenwelt verlangt Russland als seinen anerkannten Status in der Staatenwelt, und zwar insbesondere verlangt es das als anerkannten Status in der Staatenwelt von den USA, von der anderen atomaren Weltmacht. Und denen will Russland, dass es als gleichberechtigte Entscheidungsmacht in der Staatenwelt anerkannt, unhintergehbar. Und da ist klar, die russische Staatsräson, die verbietet es regelrecht, sich die Fähigkeit zu diesem Standpunkt von den USA, von der NATO und im Kleinen von der Ukraine beschränken oder gar nehmen zu lassen. Was man da bei Russland vor sich hat, wirklich als das ist dieser Staat, ist eine wirklich einzigartige Stellung dieses Staates in der gesamten Staatenwelt. Auch eine sehr widersprüchliche, aber das müssen wir nicht weiter verfolgen an der Stelle. Russland hat sich einerseits in die kapitalistische Weltwirtschaft ohne Wenn und Aber eingeklinkt. Und das heißt eben, dass dieser Staat seinen nationalen Erfolg wirklich von den Erfolgen abhängig macht, die er in diesem kapitalistischen Weltmarkt hat. Was Russland ökonomisch in der Staatenwelt darstellt, das gehört zu seiner Raison, macht es tatsächlich abhängig davon, zu was es als kapitalistisches Land in der Konkurrenz der kapitalistischen Nationen bringt. Und davon macht es übrigens, Russland macht das ziemlich rigoros, auch abhängig, was es für die russische Bevölkerung überhaupt an Lebensmöglichkeiten, an Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten gibt. In dieser Frage, in dem Eingetretensein in die kapitalistische Weltmarktkonkurrenz, da ist Russland, das ist die eine Seite seiner einzigartigen Stellung in der Welt, so etwas wie ein ja einigermaßen wirtschaftlich mächtiges Schwellenland geworden. Ein Land, das insbesondere, das ist auch ein bisschen eine Beschränkung, aber insbesondere mit fossilen Brennstoffen, sich im kapitalistischen Weltmarkt recht üppige und auch bislang sehr zuverlässige Geldquellen für die Nation erschlossen hat. Einschließlich dessen, das macht die Zuverlässigkeit dieser Geldquellen aus, dass andere Staaten davon abhängig gemacht sind, dass ihr Innenleben auf diese fossilen Brennstoffe Russlands angewiesen ist. Das hat Russland dort erreicht, diesen ökonomischen Status eines potenten Schwellenlands. Und das hat Russland erreicht in einem ziemlich harten Kampf in der kapitalistischen Weltmarktkonkurrenz, dessen Härte nicht bloß darin besteht, dass sich dieses Land dauernd mit den Kapitalen und den Staaten aus der mächtigen kapitalistischen Welt messen musste, sondern insbesondere die USA haben in diese Weltmarktkonkurrenz politische Hindernisse eingebaut. Zug um Zug mehr. Und zwar mit dem Urteil, mit den kapitalistischen ökonomischen Erfolgen im Weltmarkt wächst Russland ja die Basis einer politischen Macht. Die andere Seite, und das macht eigentlich die Stellung dieses Russlands in der Staatenwelt wirklich zu einer einzigartigen, ist eben, dass sich Russland als politische Macht von diesem seinem ökonomischen Status unter den Staaten nicht abhängig macht. Seine politische Macht gründet Russland auf seine autonome Militär- und Abschreckungsmacht. Und die hat Russland durch alle Härten der Auseinandersetzung der kapitalistischen Welt hindurch behauptet bislang. In dieser Sphäre des zwischennationalen Kräftemessens ist Russland bislang eine Nation, die muss sich der US-Konkurrenz nicht beugen. Selbst wenn es Russland widerfährt, dass es ziemlich viel zivilen Einfluss auch in seinem nahen Ausland verliert. Diese Kombination, diese Einzigartigkeit dieses Staates in der Staatenwelt, kapitalistisch rangiert es als herausgehobenes Schwellenland in der Abhängigkeit vom Weltmarkt. Politisch aber ist es autonom qua seiner militärischen Macht und beansprucht auf Basis dieser militärischen Macht auch politische Autonomie in Sicherheits-, Einmischungs- und Anerkennungsfragen auf der Welt. Das behandeln die USA als etwas, was sie als Widerspruch nicht hinnehmen wollen. Und ich kündige schon an, für dieses Kapitel, das jetzt kommt, das ist nicht bloß einfach etwas, was die USA unter ihrer jetzigen Führung so entscheiden, sondern dieser Doppelstatus Russlands in der Staatenwelt ist für die Welt, so wie die USA sie wollen und für die Rolle der USA in dieser Welt wirklich nicht hinnehmbar. Aber das ist ja Vorankündigung fürs nächste Kapitel. Und ich habe ja gesagt, ein Kapitelabschluss soll auf jeden Fall die Gelegenheit zur Diskussion geben. Also ich habe Schwierigkeiten damit. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt ein Staat gut im Geschäft ist, hat er viele Einnahmen, wunderbar. Umgekehrt, wenn so ein Staat wie Russland über Rohstoffe verfügt, die weltweit gebraucht werden, jetzt Stichwort Gas. Klar, das sieht dann ökonomisch, sind das gute Aussichten. Da verstehe ich quasi, dass ein Staat sich daraus dann auch natürlich sowas, wie du das nennst, so eine Raison zurechtlegt, aufgrund seiner finanziellen oder ökonomischen Ausstattung. Und jetzt haben die aber auch noch Waffen, klar, wie jeder Staat. Jetzt habe ich 5 Atombomben und jetzt sage ich, ja, dann darf ich aber auch auf der ganzen Welt mitreden. Liegt das jetzt daran, dass diese Waffe so unwidersprechlich ist und ich einfach sage, ja, wenn ihr nicht das macht, was ich will, drücke ich auf den Knopf, oder wie soll ich mir das vorstellen? Ich denke, es sind eigentlich 2 Fragen, die man vielleicht trennen soll. Das eine war die Frage nach der Raison, die du so ein bisschen weggewischt hast, mit der man ist ganz gut im Geschäft, hat gute Aussichten. Da war eigentlich die Redeweise ein bisschen anders. Nach der Seite hin, Russland hat sich mit dem Wegschmeißen seines realsozialistischen Systems in den Weltmarkt eingeklinkt. Und einklinken hat da den Inhalt, nicht nur jetzt komme ich mal vorbei und mache gute Geschäfte mit dem, was ich habe, sondern es konkurriert aus dem Stand mit weltmarktfähigen Kapitalen und Staaten, die Standortpolitik betreiben, besichtigt von dort aus. Um damit zu konkurrieren, baue ich mich als Energielieferant auf. Das ist ja auch erstmal eine Fassung des, wie mache ich mich dort mit was konkurrenzfähig, macht sich dabei mit dem für alle Staaten und Kapital gebrauchten Stoff Energie auch abhängig davon, dass und wie der Zuspruch läuft, inklusive Bestreitung dessen, dass sich Russland darüber als Energiemacht aufbaut. Damit macht es sich abhängig, ordnet sich auch ein und unter dem, was dort die Konkurrenzstandards zwischen den Kapitalisten, die staatlichen Manöver der Konkurrenz um das, also beispielsweise Energie sind und so weiter. Das wäre erstmal die Frage der Raison. Wollte ich mal getrennt haben von der anderen Frage. Es sind auch nicht einfach, man hat ein paar Atombomben und so weiter, sondern der Abhängigkeit, indem dass sie sich aus ihren Berechnungen, aus ihrer Raison, sie wollen um kapitalistischen Reichtum, um kapitalistischen Geld konkurrieren, steht gegenüber eine Militärmacht, die insofern eine Alleinstellung hat. Und dann ist ja das Versprechen mit dem Punkt der USA, als sie tatsächlich dem Monopolisten dieser kapitalistischen Weltordnung und dessen Garant sich nicht einfach zu beugen braucht, autonom definieren kann, worin seine Sicherheitsansprüche bestehen und warum und wieso das ein Widerspruch zur Weltwirtschaftsordnung und deren Garanten und Hüter der USA ist, das kann man vertagen. Aber das ist auch nicht einfach, ich habe 5 Atombomben und kann auf die drücken, sondern das steht eine Militärmacht und Abschreckungsmacht dahinter, die ziemlich einzigartig die USA selber auf ihrem Kontinent mit einer Gegenabschreckung drohen kann, dass es das betrifft militärisch. Das ist schon die Qualität der Militärmacht, von der aus Russland sein Recht ableitet, sich auch nicht den Ansprüchen auf Gewaltkontrolle der USA beugen zu müssen. Das war jetzt erstmal mein Versuch, die beiden Sachen zu trennen. Mit Staatsräson ist eben eine Staatsgewalt gemeint, die beschließt auf eine bestimmte Art und Weise Kapitalismus, ihren Staat zu organisieren. Und das ist dann quasi dieses, ich sage jetzt immer, so eine Art Selbstbewusstsein, mit der der Staat dann auf die Welt losgeht. Das ist ein bisschen was anderes als ein erfolgreicher Geschäftsmann. Man befindet sich ja in dieser Welt, dieser Staatenkonkurrenz, die da um ihren Erfolg da konkurrieren. Aber ich habe noch nicht raus, warum die Waffen dabei, also die spielen eine ziemlich außerordentliche Rolle. Also nochmal was Komisches an dem Vergleich mit einem Geschäftsmann. Ein Geschäftsmann hat seine ökonomischen Mittel für das Reicherwerden seines Unternehmens und von ihm. Und das setzt er dann eben so ein in der Konkurrenz mit seinesgleichen. Wenn wir über die ökonomische Raison Russlands reden, dann reden wir über, was ist eigentlich die ökonomisch-gesellschaftliche Basis dieser Nation. Und da ist mit dem Beschluss, das Land kapitalistisch zu bewirtschaften und in den Weltmarkt einzutreten, wirklich in dieser Frage etwas praktisch erstmal unhintergehbar gemacht. Da müsste es einen Systemwechsel geben, wenn das hintergangen wird. Aber es ist so, dass damit eingerichtet ist, dass die gesellschaftliche Basis der politischen Macht Russlands eine Frage des kapitalistischen Erfolgs dieser gesellschaftlichen Basis im Weltmarkt ist. Daran entscheidet sich, was es überhaupt an funktionierender gesellschaftlicher Lebensweise unter der Regie des russischen Staates gibt. Da ist die Redeweise von der Volkswirtschaft gar nicht so verkehrt. Das ist die Frage, ob das Volk für den russischen Staat eine nützliche Basis ist oder nicht. Und das entscheidet sich, wenn der Kapitalismus eingerichtet ist, allen Ernstes an den kapitalistischen Erfolgen der kapitalistischen Subjekte unter dieser politischen Hoheit Russlands im Land und insbesondere im Weltmarkt. Da ist Russland in einen ökonomischen Status hineingewachsen, den es wirklich hat, wo der Staat das wirklich regiert. ist dieses Schwellenland, wo ein Kapitalismus im Land darüber funktioniert und genauso weit funktioniert, einschließlich des Lebens der Leute, wie es eben Russland gelungen ist und weiterhin gelingt, Erträge auf dem Weltmarkt zu erwirtschaften, umfangreich und zuverlässig. Da ist Russland durchaus zu was gekommen. So, Raison meint an der Stelle eben gar nicht ein Selbstbewusstsein. Da gründet sich dann zwar ein nationales Selbstbewusstsein drauf, aber das ist was viel Substanzielleres als ein Selbstbewusstsein. Das ist tatsächlich die materielle Verfasstheit dieser Gesellschaft als Basis der politischen Herrschaft. Und die ist so verfasst. Jetzt kommt was, könnte man vielleicht noch genauer sagen. Eine politische Hoheit belässt es nie dabei, das zu haben. Jede politische Hoheit auf der Welt bemüht sich darum, die Unhintergehbarkeit ihres herrschaftlichen Willens innerhalb der eigenen Landesgrenzen insbesondere, unabhängig von diesem, was hat es denn ökonomisch unter sich zu garantieren. Die politische Handlungsfreiheit verschafft sich in letzter Instanz jede politische Hoheit. In dieser Frage ist meine politische Macht im Lande unhintergehbar in Gestalt einer bewaffneten Gewalt. So, das ist gar nichts Besonderes bei Russland. Das macht jeder Staat auf dem Niveau, zu dem er in der Lage ist. Und jetzt kommt eine Besonderheit bei Russland. Russland macht diese Autonomie der politischen Gewalt über das Land auf einem Niveau, das hat erstmal mit dem ökonomischen Niveau, zu dem es Russland im Weltmarkt gebracht hat, gar nichts zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass dieser Staat es geschafft hat, übrigens oft genug gegen die Schwierigkeiten, das dem eigenen nationalen Kapitalismus abzuwirtschaften. Aber diese politische Hoheit hat es allen Ernstes dazu gebracht, sich eine Gewaltautonomie in Gestalt eines in allen Abteilungen der Kriegsführung aufgestellten Militärapparats zu garantieren, die insbesondere auf der höchsten Stufe potenzieller militärischer Auseinandersetzung, nämlich einem nuklearen Krieg, bislang unüberwindlich ist. Und da drin, das ist jetzt das Militärische, was ich gesagt habe, da drin liegt für Russland eine nationale Raison dergestalt, dass es als diese autonome Gewalt in der Staatenwelt die Wahrnehmung seiner Autonomie betreibt. Auf der ersten Stufe, es lässt sich von niemandem vorschreiben, was Russland für seine Sicherheit für erforderlich findet, welches Niveau es dafür für erforderlich findet und was der Umkreis seiner Sicherheitsinteressen ist. Stattdessen legt es gegebenenfalls Ende des letzten Jahres sogar rote Linien der Staatenwelt, also den USA und dem Westen vor, was es sich auf gar keinen Fall bestreiten lässt an Sicherheitsinteresse. Auf der Basis verfolgt Russland als das macht Russland aus, das sich betätigen auf der Welt als eine Macht, die dafür zuständig ist und die sich das Recht auch nimmt, ein Stückchen oberhalb der Staaten. Bei Gewaltauseinandersetzungen zwischen Staaten und in Staaten so etwas wie eine übergeordnete Entscheidungsmacht zu sein. Dieses Recht gründet es auf das, was es als Militärmacht ist. Und schließlich, das ist die höchste Stufe der russischen Raison. Dazu hat es Russland bislang auch in einer ganz fadenscheinigen Art und Weise gebracht. Es verlangt die Anerkennung als so eine Macht sogar von Amerika. Fadenscheinig ist diese Anerkennung dahingehend, dass diese Anerkennung von Amerika immer mehr auf den Punkt zusammenschnurrt, auf diesen ganz bitteren letzten Punkt. Ein nuklearer Krieg ist zwischen Amerika und Russland nicht durchführbar, nicht siegreich durchführbar. Diese Anerkennung hat Russland in Amerika immer noch. Das wollte ich sagen und das Jetzt ist vielleicht auch klar, warum ich sage, das ist was Einzigartiges in der Staatenwelt, weil der Maßstab dessen, was Russland als autonome strategische Macht in der Welt beansprucht und wahrnimmt, der ist richtiggehend in ganz anderer Weise als bei anderen Staaten getrennt von dem, was es ökonomisch ist. Ich habe ja angefangen damit, das trennen Staaten immer von dem, was sie ökonomisch sind, weil sie in Gestalt ihrer Militärmacht immer ein letztes Argument für die Gültigkeit ihres souveränen Willens sich sicherstellen. Aber das Niveau, das Russland da hat, ist wirklich abgetrennt von dem, was es ökonomisch ist und beruht auf dem, zu was es Russland eben als Militärmacht durch die Pflege seines Erbes gebracht hat. Ja, vielleicht gehe ich von da aus mal über zu dem Kriegsgrund der USA und des Westens, der sich hinter den USA in dieser Frage zusammenschließt. Jonas, es kommen hier im Chat hin und wieder Fragen von einem Rudi. Ja, macht auch klar. Ja. Wie finanziert Russland diese Militärmacht, wenn es ökonomisch doch gar nicht so weit her ist? Naja, ich habe ja schon gesagt, so ein richtiger Schwachmat in Sachen kapitalistischer Basis ist Russland nicht. Aber es gibt tatsächlich den konsequent verfolgten politischen Willen dieses Staates, diese Militärmacht auf jeden Fall aufrecht zu erhalten und das der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Basis dieses Landes einfach abzuverlangen. Das ist eine Maßgabe der Politik. Auch da macht sich Russland von seiner kapitalistischen Rolle nicht abhängig. Kommt nicht in die Tüte. Das ist ein unbedingtes Ziel dieses Staates. Und das muss die kapitalistische Basis dieses Landes einfach hergeben. Bislang ist das relativ regulär organisiert gewesen in Gestalt einer Haushaltsführung. Jetzt gibt es Übergänge, wo das eine echte Kriegswirtschaft gibt, aber das ist ein anderes Thema. Naja, zur Potenz dieses Schwellenlandes gehört nebenbei bemerkt, das war ja auch immer ein gewisser Streit innerhalb von Russland selber, das, was alle kapitalistischen Nationen machen, nämlich die Ökonomisierung ihres Aufwands für die Rüstungsindustrie, durch den Waffenexport mit den Berechnungen dort wiederum ein Standbein im Weltmarkt aufzumachen, Einfluss zu stiften, Herrschaften auf sich zu verpflichten, was zur Logik des Rüstungsexports gehört. Aber das ist hier unbedingt mit zu erwähnen, dass es nicht einfach oder nur, also ausgehend vom Willen, es war ja ein bisschen mit der Putin-Kritik an der vorherigen Ära verbunden, da will ich jetzt nicht drüber sprechen, den militärisch-industriellen Komplex wieder neu aufzustellen für das, was man als Militär in dieser Weltmarktkonkurrenz braucht, daraus auch erstmal per Rüstungsexport, was immer ein gewisser Widerspruch war, im Verhältnis des Bedarfs des eigenen Militärs, eine Ökonomisierung zur Finanzierungsleistungen zu machen, was nebenbei bemerkt einen weiteren Nervpunkt dann beim Westen wird. Weil das hat zum Erbe ja nebenbei bemerkt gehört, dass er vollständig gebrauchswertmäßig, sowjetmäßig, von der Wissenschaft, der Technologie bis sonst was, die Potenzen materiell dazu hatte. Also die mussten sie sich nicht erstmal auf dem Weltmarkt erwerben. Was sie sich erwerben mussten, waren alle Aufrechterhaltung für auf Augenhöhe mit der USA zu bleiben in der Militärmacht. Die Fortschritte, da ist man ja nicht faul gewesen in Russland, siehe Hyperschallwaffen und so weiter, sich das natürlich dann auch wieder über den Weltmarkt zu besorgen. Die Frage ging ja vor allen Dingen auf Finanzierung davon und da fand ich das Argument jetzt von dir sehr wichtig. Die Russen haben eben ihre Rüstungsbeziehungen zu ausländischen Staaten auch erfolgreich zu Geldquellen gemacht. Sind also wirklich im kapitalistischen Sinne Rüstungsexporteure geworden. Das gehört ohne Zweifel zu dem dazu, was ökonomisch betrachtet dieses Schwellenland ausmacht, was aber unter dem Gesichtspunkt dieser eingereichten Frage da eine Antwort darauf ist, finanziert das Russland? Ja, das ist eine Quelle. Es gab noch eine zu den wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Russland und der Ukraine. Wie die konkret aussehen, die russische Ökonomie sieht ja schon ganz schön anders aus als zu Sowjetzeiten. Naja, da haben wir jetzt beim Waffenring, das sind zwei wesentliche Momente, wo dieser Besitzanspruch aufs Erbe der Russen im Gefolge der Auflösung der Sowjetunion herrührt. Energie, Rohstofflieferland war immer die Konkurrenz von Anfang an. Und der Rechtsanspruch der Russen drauf, was der Ukraine ja diesen völlig neuen Status des Transitlandes verschafft hat, als das sich zuzurechnen. Also wer sich noch erinnert an die ganzen Erpressungsaffären, die schon vor 2014 gelaufen sind, also noch vor dem Maidan-Putsch, von Durchleitungsgebühren, ganze Unteroligarchen haben sich gegensätzlich da aufgerieben und so weiter, ist das eine, was der Inhalt jetzt bezogen auf die Ukraine von materieller Verflechtung ist. Das andere nebenbei bemerkt, selbstverständlich die Waffenproduktion. Also Flugzeugbau und so weiter. Also jeder kennt ja vielleicht noch die Antonov, die ist ja in der Ukraine gebaut worden. Ja, ich wollte, wenn, dann vielleicht nochmal unter dem Punkt Ukraine kurz darauf zu sprechen kommen. Es ist jedenfalls schwer reduziert und es ist auch in gewisser Weise ein bisschen bis zu einer Absurdität hin reduziert, weil eine der wesentlichen Einnahmequellen von dieser Ukraine, die eigentlich gar keine Rechten hat, sind ausgerechnet die Transitgebühren Russlands für die Durchleitung des Gases nach Europa. Vielleicht jetzt zu dem Kriegsgrund des Westens. Der Westen sagt zwar, er führt da keinen Krieg, aber jedermann weiß ja, die überlassen den russischen Krieg in der Ukraine überhaupt nicht den regionalen Kriegsparteien. Die westlichen Staaten beziehen erklärtermaßen diesen Krieg auf sich und erklären ihn zu unserem Krieg, allerdings in so einer zweideutigen Art und Weise. Einerseits sagen sie, das ist ein Angriff auf unsere Friedensordnung in Europa und in der Welt. Und dagegen gehen sie doppelt vor. Dadurch, dass sie eben wirklich die Ukraine zu einer kriegsfähigen Partei gegen die russische Armee ausstatten und durch diesen Wirtschaftskrieg, bei dem sie eigentlich auch gar keinen Hehl draus machen, dass das einer ist. Der Biden sagt dazu, da geht es darum, Maßnahmen gegen Russland in Gang zu setzen, die der Anwendung militärischer Macht gleichkommen. Und die Baerbock hat in Aussicht gestellt, dass man Russland ruinieren will. Andererseits, das meinte ich mit zweideutig, bleiben die westlichen Staaten bislang stur dabei, zu dementieren, dass sie sich durch Russlands Krieg in der Ukraine selber als Gegner gemeint sehen, dass sie dadurch betroffen werden und schon gleich dementieren sie, dass sie dort kriegsführende Partei sind. Gehen wir das mal durch, dieses einerseits, andererseits. Da gibt es eine Friedensordnung in Europa und in der Welt und die will der Westen wieder durchsetzen. Das ist nicht bloß so eine schöne Sprachregelung, sondern das ist eine aufschlussreiche diplomatische Darlegung. Da merkt man nämlich, dass die USA und ihre Partner gleich diesen Krieg in der Ukraine vom Standpunkt einer übergeordneten Partei, also nicht als Partei, sondern als übergeordnete Mächte auf sich beziehen. Da stellen sie sich auf, als wir sind die Mächte, die sind überhaupt für sowas zuständig wie die Ordnung unter den Staaten. Und da haben wir ein Kriterium dafür, was dort eine friedliche Ordnung ist. Worin besteht denn eigentlich diese Friedensordnung, die sie wiederherstellen wollen? Sehr schnell ist ja klar, die besteht überhaupt nicht in so einem engen Ziel wie, man darf doch die Grenzen eines Staates namens Ukraine nicht überschreiten. Diese Friedensordnung des Westens, die, wo der Vorwurf gegen Russland haut, die hat Russland angegriffen und die stellt der Westen wieder her. Diese Friedensordnung hat genau diese wirtschaftliche, politische und militärische Eingemeindung aller souveränen Staaten Europas zum Inhalt, diese Eingemeindung in die EU und in die NATO. Auch von solchen neu auf die Tagesordnung tretenden Staaten wie der Ukraine. Genau das ist der Inhalt dieser Friedensordnung, also genau das, was Russland so exemplarisch nicht länger hinzunehmen bereit ist. Was ist es eigentlich, was die Westler da beanspruchen, was die USA da beanspruchen? Das ist immerhin der Anspruch, dass sie als Verhältnis der Staaten in ihrer NATO oder zu ihrer NATO festlegen, was überhaupt legitime Machtwahrnehmung von Souveränen in Europa und letztlich in der Welt ist. Und was daran gemessen unzulässige Eigenmächtigkeit ist, die zurückgewiesen wird und die niedergemacht wird. Diese legitime äußere Gewalt, die USA und ihre NATO definieren, ist ja nicht Gewaltlosigkeit. Man weiß ja von etlichen Gewalteinsätzen dieser in der NATO organisierten Staaten auf der Welt. Aber es ist festgelegt, dass äußerer Gewaltgebrauch dieser Souveräne, dieser westlichen Souveräne, eben ausschließlich im Rahmen der von den Führungsmächten, also von den USA und ihren Partnern festgelegten, berechtigten Interventionsfeldern stattzufinden hat. Alles andere steht unter einem Gewaltverbot. Und dieses Gewaltverbot ist nicht eine leere Vorschrift, sondern das ist ein Gewaltverbot, das garantieren die USA mit ihrer weltweiten Militärüberlegenheit. In letzter Instanz mit der Androhung, dahinter steht eine unüberwindliche nukleare Macht. Das habe ich gesagt, das garantieren sie mit der Androhung davon. Jeder von uns weiß, dabei bleibt es gar nicht unbedingt. Es hat etliche Fälle gegeben, in denen die USA auch richtig exemplarisch und als furchtbares Beispiel ihr Urteil, dort sind Staaten eigenmächtig gewesen, kriegerisch durchgesetzt haben. Das sind solche Fälle wie der Irak. Das sind solche Fälle wie Libyen. Das ist die Friedensordnung. Diese Einordnung aller souveränen Gewalten mit ihrer äußeren Macht in die Vorgabe der Ordnungsmacht USA und der Partner, die sich daran beteiligen dürfen. Und das ist eigentlich der Inhalt von Frieden. Das hat zu herrschen. Dann ist Frieden, wenn sich daran die Souveräne einordnen lassen. Diesen Frieden lassen sich die USA nicht relativieren. Und da merkt man, dass Russland das überhaupt kann, ist da schon ein Verstoß Russland. Das macht Russland schon seit langem zu einem weltpolitischen Gegner der USA und ihrer Partner, der auch als weltpolitischer Gegner bearbeitet wird. Aber dass Russland jetzt so eine Relativierung des westlichen Friedens, nämlich Gewaltregimes, tatsächlich militärisch vornimmt, im Fall der Ukraine, im Fall dieser Vollendung des NATO-Rings um Russland, das macht Russland zum Feind. Das ist der Kriegsgrund der USA. Russland hat das vom Westen nicht hingenommene Vergehen begangen, sich in die von ihm geordnete Staatenwelt in Gewaltfragen mit autonomer Gewalt einzumischen und da etwas zurückzuweisen. Und dieser Kriegsgrund, der bestimmt auch das Kriegsziel der USA und ihrer Partner. Dankenswerterweise von diesem amerikanischen Kriegsminister schön klargelegt worden, als er gesagt hat, ja, im Krieg in der Ukraine muss man erreichen, Russland militärisch in eine Lage zu versetzen, wo dieses Land zu so etwas nicht wieder fähig ist. Deswegen eine sehr aufschlussreiche Stellungnahme von diesem Austin gewesen, weil er damit klargestellt hat, ja, der Kriegsgrund und das Kriegsziel des Westens, das erschöpft sich überhaupt nicht auch so etwas wie die Durchsetzung in der Ukraine. Das zielt richtig gehend auf das, da liegt der Kriegsgrund, diese nicht mehr erträgliche strategische Macht Russlands, jetzt kommt das Ziel, so gut es geht, zu verkleinern, dass es als diese Macht nicht mehr auftreten kann. Wenn man sich den Wirtschaftskrieg des Westens vorknöpft, dann ist bei dem sowieso gleich klar, der trennt sich vollständig von der Erledigung von irgendetwas in der Ukraine. Es wird zwar zwischendurch immer mal so heuchlerisch rumgequatscht, da müsse man Putins Kriegsmaschinerie in der Ukraine stoppen, ehe sie die Witwen und Waisen überfährt. Die Maßnahmen dieses Wirtschaftskriegs und auch die Diplomatie zu ihm stellen was anderes klar. Die wollen die Macht Russlands als solche angreifen, zerstören. Ich sage noch ein bisschen was zu diesem Wirtschaftskrieg, weil man daran auch schon gleich wieder etwas herauskriegt, über was liegt eigentlich diesem kriegerischen Vorgehen des Westens als Raison zugrunde. Schon bemerkenswert, was da passiert ist. Dieser Wirtschaftskrieg des Westens ging damit los, dass der Westen einfach russisches Eigentum enteignet hat, also erfolgreich am Weltmarkt verdientes Geld enteignet hat, sofern es unter der Rechtshoheit westlicher Staaten bei westlichen Finanzinstituten angelegt ist. So ging der schon los. Eigentum von Russland außerhalb seiner Grenzen im Weltmarkt enteignen. Und fortgeführt wird dieser Wirtschaftskrieg des Westens durch ein möglichst planmäßiges und nachhaltiges Ausschließen Russlands aus dem Weltmarkt, aus dem ganzen globalen Geschäftsleben. Und da geht es um die Unterbindung, die systematische Unterbindung, dass Russland dort Dollars verdient, dass Russland dort Euros verdient und dass es mit diesem international anwendbaren Geld sich auf dem Weltmarkt die Mittel kauft, die Russland für seine wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit in der Welt braucht, aber natürlich auch für die andere Seite seiner Raison, für seine militärische Konkurrenzfähigkeit. Und der Wirtschaftskrieg ist insofern ein richtiger Hinweis auf die zweite Seite des westlichen Kriegsgrunds. Da bekämpfen nämlich die USA und ihre Partner richtig als, das ist Missbrauch, das ist Verbrechen, dass Russland ihren Weltmarkt und gar ihre Weltwährung als Mittel seiner autonomen Macht an sich bringt, nutzt bzw. genutzt hat. Das ist eigentlich ein Hinweis auf die Raison, die diesem westlichen Krieg gegen Russland, dem Kriegsgrund des Westens gegen Russland zugrunde liegt. Jetzt nicht bloß, dass es zeigt, was dem Westen alles zu Gebote steht, was es gegen Russland ins Feld führen kann, sondern es viel interessanter ist eigentlich, was kommt da in der Raison raus, wenn der Westen parallel die militärische Macht und die wirtschaftliche Grundlage Russlands in seiner Weltmarktteilnahme bekriegt. Da machen nämlich die westlichen Staaten, da muss ich eigentlich immer die USA sagen, die anderen folgen dann, die machen damit deutlich, dass diese freie kapitalistische Weltmarktkonkurrenz der Staaten, die jetzt alle verfolgen, die Raison aller Staaten dieser Welt ist, seit die Sowjetunion da ihr alternatives System weggeschmissen hat, dass diese freie Weltmarktkonkurrenz der Staaten in letzter Instanz eine Lizenz ist. Dass das an der Genehmigung der USA hängt, ob man zur Freiheit der Weltmarktkonkurrenz überhaupt zugelassen ist. Dass das eine Genehmigung der USA ist, ob man, wenn man in dieser Konkurrenz es zu etwas bringt, etwas verdient als Nation. Es ist nämlich eine Lizenz, die die USA eben genau an ihr Ordnungsprinzip knüpfen. Das machen sie zur Bedingung, dass Nationen, die im Weltmarkt Erfolg haben wollen, Dollar verdienen wollen, dass die sich in der Machtfrage dem Ordnungsprinzip der USA zu beugen haben. Dass sie diesen Verzicht auf Eigenmächtigkeit abzuleisten haben und sich von den USA in ihrer Frage der politischen Autonomie einordnen zu lassen haben. Das ist die oben erwähnte Friedensordnung, die jetzt klar wird, als sich in die einzuordnen, ist die Bedingung überhaupt für die Lizenz, an diesem kapitalistischen Weltmarkt teilzuhaben. Und diese Sorte Ordnungsbedingung der nationalen Weltmarktteilhabe, die verletzt, das ist das Urteil der USA, Russland ganz grundsätzlich. Genau genommen gar nicht erst mit dem Einmarsch in die Ukraine. Es ist unverträglich mit diesem beanspruchten Ordnungsmonopol und dieser Ordnungsbedingung der Lizenz am Weltmarkt teilzuhaben. Mit diesem Standpunkt der USA und ihrer Ordnung ist es tatsächlich unverträglich, dass es ein Russland als global strategische Macht gibt. Dass da eine Macht mit dem Willen auftritt, autonom, jetzt sage ich es mal wirklich in der Form dieses Verbrechensvorwurfs des Westens, eigenmächtig Inhalt und äußere Reichweite seiner nationalen Sicherheit festzulegen. Das ist eigenmächtig definiert, was es so an Interventionsfällen in der Staatenwelt nicht nur identifiziert, sondern dann auch glattweg aus eigener Machtvollkommenheit entscheidet. Jedenfalls zu entscheiden sucht. Und definitiv unerträglich mit diesem amerikanischen Ordnungsprinzip ist, dass die amerikanische Oberhoheit über diese Welt sich damit abfinden soll, dass da eine russische Macht die Gleichrangigkeit, also ernstlich die Relativierung dieses Oberhoheitsmonopols verlangt, und dafür auch noch glattweg Mittel hat. Komme ich so langsam zum andererseits. Aber erstmal noch zum einerseits. Der Westen nimmt diesen Krieg als seinen an und führt ihn. Und das machen die USA in erster Instanz in und mittels der Ukraine. Da überführen sie ihr eigentlich prinzipiell schon lange vorliegendes Urteil der Unverträglichkeit Russlands mit seinem Willen und mit seinen Fähigkeiten, mit ihrer Weltordnung, da überführen sie das tatsächlich in die tätige Unerträglichkeit dieses Staates und machen Russland zum Kriegsfall. Andererseits tun sie es nicht. Jedenfalls nicht in der Art, dass sie jetzt selber in diesem Krieg antreten und die russische Macht niederringen. Dieses dauernde Dementi, wir sind nicht im Krieg mit Russland, ist die diplomatische Verlaufsform von einer Berechnung. Jonas, bevor du den Übergang darauf machst, hätte ich das Bedürfnis, nochmal nachzufragen, ob das ein bisschen klar geworden ist oder in die Debatte einzusteigen. Weil es ist hier der Rückschluss gemacht worden vom Wirtschaftskrieg her. Auf das Bestimmende dessen, was sie sich immer als Friedensordnung und zivilen Verkehr und regelbasiert und weiß der Geier was beziehen, nämlich einerseits ein Konkurrenzgebot, was wie ein Angebot wirkt, wer kapitalistisch am Weltmarkt teilhaben will, kommt an den Regeln, die es dort vergegenständlicht, wie auch immer, das ist jetzt nicht so interessant vielleicht, nicht vorbei. Zugleich ist schon vom Standpunkt der Weltordnung her, wie die so eingerichtet ist von der USA als kapitalistische Bereicherung von Nationen, mit der Gewissheit, das garantieren sie, das organisieren sie, auch mit dem Gewaltverbot gesagt, eine Korrektur von Gewaltverhältnissen, von Konkurrenzaffären und Positionen, die sich aus denen ergeben, ist mit Gewaltverbot verlegt. Also diese Dialekt, ich wollte ja eigentlich zwischen Konkurrenzgebot und Gewaltverbot nochmal als Inbegriff von, das ist ja sehr kürzelmäßig, aber ich frage einfach nur, ob es klar geworden ist, als das, was Weltwirtschaftsordnung ist, das, was sie jeden Tag, also gestern der Scholz wieder auf der UNO sagen, ohne diese Regeln geht es gar nicht und dafür braucht sie Gewalt und die Gewalt sorgt dafür, dass die Regeln nicht einfach durch die Macht, sondern durch das Recht gesichert sind und mit dem Recht ist eigentlich immer verpflichtet darauf anzuerkennen, dass man nichts anderes als Status in diesem Weltmarktkonkurrenz erfährt und das auch zu akzeptieren hat, was sich über das ergibt. Ich lasse jetzt mal die ganze Dollar-Geschichte und sonst was raus, aber mir war es noch ein Bedürfnis, wenn es jetzt auch erratisch klingt, ein Bedürfnis, diesen Gehalt zwischen, der hier durchaus richtig aus dem Wirtschaftskrieg erschlossen worden ist, dass es eine Lizenz ist. Und dass sie die Lizenz geltend machen, ist ein Übergang, in dem sie die Lizenz erziehen, den die Amis machen. Das gibt einen Rückschluss auf die Weltordnung her, dass kapitalistische Konkurrenz von Kapitalisten und deren Standortbetreuern gefälligst sich an die Resultate und Ergebnisse, die sich aus der Konkurrenz ergeben, zu halten haben, wo die Gewissheit der USA da ist, dass sie nicht nur mit ihrem Kapital, sondern vor allem mit dem Stoff, um den konkurriert wird, nämlich dem Dollar, das gesichert ist. Den Schluss auf den Dollar hat man ja auch als kann jeder mitkriegen aus dem Rückschluss von, was ist das Verbot jetzt. Aber ich wollte noch verdeutlichen, was da die Raison der USA als Ziel, als Garant der Weltwirtschaftsordnung ist. Also ich will nirgends reingrätschen, aber ich habe noch eine andere Frage. Dann stelle ich die mal, weil hier war jetzt vom Westen und vor allem von USA die Rede. Und Deutschland hat ja einen sehr privilegierten Zugang zu den Ressourcen von Russland gehabt. Ich denke, dass Deutschland halt einen viel höheren Preis bezahlt als viele andere und wundere mich über, dass Deutschland so sehr vorne mit dabei ist, um gegen Russland Stellung zu beziehen, weil Deutschland im Verhältnis zu anderen Partnern einen höheren Preis bezahlt, seine privilegierte Stellung durch den Zugang zu den russischen Ressourcen verliert. Mit vielen Auswirkungen. Und da stellt sich für mich die Frage, ob Deutschland eben seine eigenen Interessen dieser Friedensordnung, die du da gerade dargelegt hast, unterordnet oder ob es sich der Macht von USA und weiteren Verbündeten beugt. Ja, das wäre meine Frage, also zu Deutschlands Rolle da drin. Du gehst aus bei deiner Frage jetzt, wovon ich in meiner Erläuterung auch ausgegangen bin. Dass diese Zeitenwende jetzt passiert ist, was will ich damit sagen? Das zivile Verhältnis der westlichen Staaten zu Russland ist beendet, und zwar aktiv beendet. Einerseits durchaus ein bisschen durch Russland, weil sich die quasi militärischen Erfolge des Westens auf gar nicht militärischem Terrain, nämlich in Gestalt dieser Zu- und Einordnung aller Staaten gegen Russland nicht mehr gefallen lässt, militärisch dagegen einschreitet. Vor allen Dingen aber ist dieses zivile Verhältnis zu Russland beendet worden durch die Antwort der USA und ihrer westlichen Partner. Die haben beschlossen, dass mit diesem Land ein weltwirtschaftlich nützliches Verhältnis nicht nur nicht mehr gepflegt werden soll, sondern dass dieses Verhältnis gegen Russland zur Waffe gemacht soll. Das betone ich deswegen an der Stelle so, weil deine Frage eigentlich ein bisschen mit, also dein Rätsel, das beruht darauf, dass du sagst, eben war es doch noch gerade für Deutschland ein national ausgesprochen nützliches Verhältnis, was sie da mit Russland gepflegt haben. Ja, eben. Eben war es das. Da hat sich dieses kapitalistische Export-Vizemeister- und Weltwirtschaftsmonsterland Deutschland wesentlich darüber zu immer neuen kapitalistischen Erfolgshöhen geschraubt. Das ist die Energiebasis seines Standorts. So kostengünstig, so üppig, und so zuverlässig durch die Röhren aus Russland gesichert hatte. Aber das war eben das Benutzungsverhältnis Russlands von deutscher Seite gestern. Jetzt musst du ernst nehmen bei deiner Frage. Es muss doch offenbar den Beschluss geben in Deutschland, dass auch Deutschland die politische Macht dieses Landes, Russland, als so unerträglich jetzt definiert, dass es den Übergang macht, die als solche dezimieren zu wollen. Und wenn das die politische Beschlusslage ist, das muss man wirklich mal zur Kenntnis nehmen, dass man in einem solchen Land lebt, dann kommt das Funktionieren der eigenen ökonomischen Basis nicht mehr in Sicht als erhaltenswert. Als da haben wir doch was. Das macht uns doch aus, das ist doch gut. Wenn dieses Deutschland im Gefolge seiner US-Führung, da will ich übrigens sagen, das ist vielleicht gar keine Alternative, da beugt sich Deutschland der amerikanischen Führung und da macht es selber was. Es ist vielleicht gar keine Alternative, sondern vielleicht geht das in diesem NATO-Bündnis genauso. Aber wenn Deutschland wirklich diese Beschlusslage hat, die mit einigermaßen Penetranz die deutsche Außenministerin und der Kanzler seit dem 24. Februar eigentlich täglich verkünden, Russland darf nicht siegen, die russische Macht muss scheitern. Ja, das ist ein Kriegsstandpunkt dieses Landes, auch wenn es gar nicht militärisch im Krieg ist. Aber dieser Kriegsstandpunkt schließt deinen Gedanken. Ich muss doch meinen kapitalistischen Besitzstand von gestern hegen und pflegen, wie er war, aus. Dann kommt allen Ernstes der kapitalistische Besitzstand, den die Nation hat, ins Visier als, was kann man davon zur Waffe gegen Russland machen? Russland substanziell schädigen. Und da ist diese Energiebasis Deutschlands, Deutschland ganz prominent ins Visier gekommen als, das ist eine substanzielle ökonomische Kraftquelle Russlands, die man also zumachen kann. Und erst dann, wenn man den Beschluss gefällt hat, in dieser Weise will man, wie hat das die Baerbock gesagt, Russland dazu beitragen, Russland zu zerstören. Erst dann, wenn der Beschluss gefällt ist, kommt eine etwas anders geartete zweite Reflexion in der deutschen Politik zum Tragen. Das darf natürlich nicht zur Konsequenz haben, aber das ist ein anderer Standpunkt als der von neulich beim zivilen Ausnutzen Russlands. Das darf natürlich nicht zur Konsequenz haben, dass sich Deutschland bei seinem harten Antreten gegen Russland selbst derartig schädigt, dass es am Ende die Macht untergräbt, mit der es im Geleitzug der NATO Russland entgegentritt. So würde ich mir das zurechtlegen. Ja, und was du gesagt hast, Britt, vorher, das ist schon so. Ich habe mich darauf konzentriert, gleich zu sagen, wie kommt denn jetzt eigentlich die Raison der westlichen Weltordnung, ich sag mal richtig, zum Vorschein, indem die USA und ihre Partner sie handhaben, als daraus gehört, Russland zu seinem Schaden herausverwehrt. Ja, das habe ich tatsächlich, darauf wollte ich mich konzentrieren, weil das ist sowieso ganz schön viel Stoff. Was du dann gesagt hast, wenn man das ausführt, ja, vielleicht noch Folgendes, wie das Verhältnis da ist. Diese weltwirtschaftliche Konkurrenzordnung, die ist als Konkurrenz immer die Dialektik, das Doppelseitige von Konkurrenz. Das ist ein Angebot an die Staaten, sich an der Welt zu bereichern und über die Bereicherung sich zu ermächtigen. Und es ist als Konkurrenz ein Gebot, dass das aber auch der einzig zulässige Weg staatlichen, nationalen Machtgewinns ist. Und diese Seite, dass das der einzige Weg nationalen Machtgewinns ist, Das kommt jetzt bei diesem Vorgehen gegen Russland in aller Härte, wird das dort zur Sache. Weil bei Russland die Autonomie gegenüber dieser Alternativlosigkeit, nein, also diese russische Raison, nein, was wir als Macht in der Welt sind, ist in letzter Instanz nicht eine Frage der Abhängigkeit von unseren Weltwirtschaftsfolgen, sondern da gibt es eine autonome, unwidersprechliche russische Machtbasis. Ja, das wird an Russland jetzt gerade bekämpft. Dass das sich mit der Dialektik von Konkurrenzangebot und Konkurrenzgebot nicht verträgt und dieses Konkurrenzgebot, das ist eine weltwirtschaftliche Eingerichtetheit. Ja. Staaten sind das, was es ihnen gelingt, ich sag's mal ganz verkürzt, an Dollar aus dem Weltmarkt durch ihre Geschäftsbasis rauszuziehen. Aber die Seite, darauf festgelegt zu sein, dass man das dann auch wirklich ist in der Staatenwelt, das ist eben eine Sache, die ist gar keine weltwirtschaftliche Ordnung, sondern das ist die mit amerikanischer Gewalt gesicherte Machtordnung unter den Staaten. Und dazwischen liegt das, was ich Lizenz genannt habe, was an dieser Bekämpfung Russlands so klar wird. Sich in dieser Welt des Dollarverdienen-Dürfens und Dollarverdienen-Müssens als Staat zu bewähren, ist an die Lizenz gebunden, dass man sich in der staatlichen Machtfrage auf der Welt von Amerika einordnen lässt. Und die praktische Einordnungsform, auf die ich verwiesen habe, ich wollte halt immer möglichst eng an diesem verdammten Krieg da bleiben, die staatliche Einordnung der souveränen Mächte unter amerikanische Oberhoheit, die liegt in Europa richtig handgreiflich vor in dieser Einordnung der Staaten in die NATO und in dieser Zuordnung der Staaten zu der NATO. Da ist es regelrecht institutionalisiert, dass es die Entfaltung souveräner staatlicher Macht nach außen nur gibt unter einem Zulässigkeitsvorbehalt der USA, richtig auch als Bündnisdisziplin organisiert und als ein Gewaltverbot gegenüber jeder anders gearteten Eigenmächtigkeit von Souveränen. Aber ich glaube, man braucht jetzt hier noch einen zusätzlichen Gedanken, um diese Frage von eben, wie sich das mit den Deutschen verhält, vollständig zu beantworten. Einfach an dem letzten Gedanken, den du jetzt gesagt hast, Jonas, würde ich noch knüpfen. Und in der NATO und für die NATO-Verbündeten ist das verbunden, das, was du gesagt hast, mit dem Angebot, nicht nur überhaupt den nationalen Materialismus unter den gegebenen von Amerika gesetzten Bedingungen zu praktizieren, sondern sich an dem Regime Amerikas über diese Weltordnung zu beteiligen. Das ist das spezielle Angebot Amerikas an die anderen NATO-Mächte, dieses eigenartige Angebot, sich an einem Monopol auf Weltordnung und auf die Überwachung dessen, was du jetzt genannt hast, das ist das Konkurrenzgebot, verbunden mit dem Gewaltverbot, sich an dem Regime darüber zu beteiligen. Und vom Standpunkt dessen, dass man eben diese besondere Stellung hat, nicht einfach einer von den vielen an der Weltordnung lizenzierterweise beteiligten Konkurrenten, um Reichtum und Macht zu sein, sondern von dem Standpunkt her, man ist beteiligt an diesem Ordnungsstandpunkt Amerikas. Von dem Standpunkt aus ist auch für die Deutschen und gerade für die Deutschen das, was Amerika an Unverträglichkeit gegenüber Russland jetzt so richtig massiv praktiziert, vom Standpunkt dessen, dass sie an der amerikanischen Weltordnungsmacht die ist in der NATO institutionalisiert, dass sie daran beteiligt sind. Sie vermögen diesen Standpunkt nie und nimmer allein oder autonom, gerade gegen so eine Macht wie Russland, zu praktizieren. Aber sie vermögen sich an diesem Standpunkt zu beteiligen, dann ist es einerseits die Unterordnung unter das amerikanische Gebot, jetzt wird sich zu Russland so kriegerisch und nicht mehr benutzerisch gestellt. Aber es ist eben gar nicht eine Unterordnung unter einem ihnen komplett fremden Standpunkt, sondern in diesem Sinne ist es, man erklärt jetzt das, was immer schon auch die andere Seite des deutschen Imperialismus gegenüber Russland war, zu dem, was jetzt in Form des Krieges in der Ukraine und des Wirtschaftskrieges ganz unmittelbar auf die Tagesordnung gesetzt wird. Das meine ich, ist noch der zusätzliche Gedanke, den man, glaube ich, benötigt, um das Rätsel wirklich fertig zu beantworten. Wie kriegen die Deutschen das eigentlich hin, als die Hauptgewinner der Einordnung Russlands in den Weltmarkt und der Zuordnung Russlands europäisch zu Europa, das so grandios und mutwillig alles kaputt zu machen? Ich wollte noch mal eine Nachfrage, ich weiß nicht, ob der Teilnehmer noch zuhört, machen, wo vor 2 Stunden oder wann das war, der Jonas gesagt hat, ihm ist Hegemon steht gegen Hegemon zu abstrakt. Ob das aufgelöst worden ist? Für ihn, also was in der Zwischenzeit an Erläuterungen gefallen ist. Ein paar Punkte, die Jonas angesprochen hat, waren sehr interessant. Besonders dieser Lizenzbegriff finde ich sehr gut. Aber im Allgemeinen sage ich, dass Jonas eine traditionelle Theorie vertritt. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, aber warum nicht? Das muss ich schon auch noch sagen. Das ist zu kompliziert. Ich kann nicht mündlich das darzustellen. Ich habe sogar im Chat gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, mich schriftlich auszudrücken. Ich weiß nicht wo, wie und so. Aber das ist ein sehr komplexes Thema und kann man nicht so mit ein paar Worten, ich kann nicht mindestens, ich bin nicht so wortgewandt wie Jonas. Ja, dann müssen wir das vielleicht erstmal so stehen lassen. Es gibt ja dieses Angebot zu so einer Nachdiskussion und so einer Nachdiskussion ist es manchmal leichter, sich noch zu äußern, weil man da nicht so einen Riesenvortrag überfallen wird, sondern man einfach Frage für Frage abarbeiten kann. Das würde ich jetzt nochmal unterbreiten, dieses Angebot. Ich habe ja gesagt, der russische Kriegsgrund ist ein zweistöckig defensiver. Aber dann wollte ich schon sagen, was verteidigt dieses Russland denn eigentlich? Und da war meine Auskunft kurz gefasst, den beanspruchten Status einer den Staaten übergeordneten Macht, die gestützt auf ihre militärische Potenz das Recht beansprucht und wahrnimmt, Entscheidungen über Staatenverhältnisse und auch manchmal innere staatliche Verhältnisse auf der Welt durchzusetzen, zu fällen und durchzusetzen. Und in dieser Frage den Monopolanspruch Amerikas zu brechen. Amerika sogar die Anerkennung zu verlangen, dass Russland eine gleichberechtigte Macht neben den USA ist. Wenn du dir das einfach mal nimmst, ja, die Russen antworten auf ein Vorgehen gegen sie. So gesehen verteidigen sie sich. Aber wenn du dir anschaust, als was sie sich verteidigen, dann passt da einfach nicht gut drauf. Das ist eine defensive Macht. Die verteidigen diesen durchaus auf die ganze Staatenwelt bezogenen Anspruch einer übergeordneten Entscheidungsmacht. Wenn du dir die USA anguckst, dann weiß man natürlich von deren Tatengeschichte, dass die USA vor Offensiven, wo sie sie für erforderlich halten, nie zurückschrecken. Da gibt es eine durchaus lebhafte Nachkriegsgeschichte. Aber wenn du dir mal anschaust, wofür die USA eigentlich in ihrer Nachkriegsgeschichte und jetzt gegen Russland ihre wirtschaftliche, politische und auch militärische Übermacht zum Einsatz bringen, dann könnte man glattweg auch bei den USA sagen, die verteidigen da was. Da merkst du, wie, also wenn man das bei den USA sagt, müsste einem langsam endgültig ein bisschen schlecht werden bei der Besetzung des Begriffs Verteidigung mit, das ist mindestens harmlos, wenn nicht sogar gut. Aber bei den USA muss man wirklich sagen, die verteidigen was. Die verteidigen eine von ihnen erfolgreich etablierte Ordnung der Staaten, in der es seit dem Ende der Sowjetunion bei allen Staaten jetzt wirklich um dasselbe geht. Das ist die eine Welt der kapitalistischen Konkurrenz. Alle Staaten machen ihr Innenleben, ihre Völker, ja sogar sich als Macht davon abhängig, dass sie Erfolge in dieser kapitalistischen Konkurrenz haben, und deren Ordnung ist die von den Amerikanern etablierte des Weltmarkts und insbesondere die Etabliertheit des entscheidenden Ergebnisses jeder Weltmarktkonkurrenz und des entscheidenden Hebels jeder Weltmarktkonkurrenz, nämlich ihr amerikanisches Geld, dieser verdammte Dollar, der ist durchgesetzt in dieser Welt, als wenn es ein kapitalistisches Ergebnis und ein kapitalistisches Mittel, das weltweit Gültigkeit hat, gibt, dann ist es dieses Geld der USA. Und deswegen verstetigt sich und reproduziert sich diese Rolle dieses Geldes auch durch den weltweiten Gebrauch dieses Geldes in dieser Rolle. So, das ist die Sonderpotenz Amerikas in seinem Weltmarkt, die sonderökonomische Potenz Amerikas in seinem Weltmarkt. Und was wir heute besprochen haben, ist, es ist doch Amerika gleichzeitig die gewaltmäßige Oberhoheit über diese Staatenverhältnisse. Das beansprucht Amerika nicht einfach, das ist Amerika, gestützt auf seine in allen Waffengattungen hergestellte außerordentliche militärische Potenz, aber praktiziert als diese politische Oberhoheit. Da kann man nicht dazu sagen, Amerika muss da offensiv etwas erst durchkämpfen. Man muss wirklich mal sagen, zu dieser Staatenwelt hat es Amerika gebracht. Und diese Staatenordnung und seine Rolle da drin lässt es sich von Russland nicht länger relativieren. Und da kannst du auch dazu sagen, und jetzt, wie gesagt, muss einem endgültig schlecht werden bei diesem Begriff, Amerika verteidigt diese Ordnung und seine Rolle da drin. Und es verteidigt Amerika glattweg, indem es an zwei Fronten Krieg führt. Merkst du, wie blöd das Wort defensiv ist? Es führt einen Krieg in der Ukraine, die diese politische Führung überhaupt kriegsfähig macht und ihm eine erfolgreiche Kriegsführung durch Anleitung aller Art besorgt. Und es führt diesen Wirtschaftskrieg, der sich zunutze macht, dass in der Welt Wirtschaftsordnung ein Staat entweder Dollar verdient oder ein Habenichts ist. Und der Wille Amerikas im Wirtschaftskrieg ist, Russland in dieser Frage zum Habenichts zu machen. So, wenn du diese Kriegsführung nimmst, dann merkst du, dass das Urteil über Amerika, es verteidigt seine Weltordnung und die darin etablierte Oberhoheit Amerikas, durchaus eine Verteidigung ist, aber eben dieser Rolle und deswegen auch so militant kriegsträchtig. Nur eine Bemerkung. Ich denke, es ist dialektisch, weil es auch der kapitalistische Imperialismus dialektisch ist. Es geht um Systemerhalt, und der besteht darin, Profitmaximierung zu betreiben und immer weiter auszubreiten. Das drückt sich auch im Militärischen aus. Das heißt, dann letztendlich mit einer als Führungsmacht sozusagen weltweit agieren zu können, diesen Status zu erhalten, aber auch tatsächlich offensiv das zu betreiben mit einer Flugzeugträgerflotte von 25 hochgerüsteten sozusagen Schiffen, die, was ich viele Bombenflugzeuge durchschicken können, und Stützpunkten überall in der Welt. Klar, es hat eben was Verteidigendes, einen Status quo der eigenen Ansprüche zu sichern, aber auch was Offensives sagen, auf die Gedeihenverderbung, also die komplette Vernichtung überall sich auszubreiten. Insofern Dialektik. Ein Wort in deiner Überlegung würde ich aber wirklich nicht so kurz zusammenschließen, wie du das tust. Das war dieses Stichwort Profitmaximierung. Ja, ja, in dem wirtschaftlichen System, das da weltweit etabliert ist, kann man schon sagen, ist der Zweck der ökonomischen Subjekte, der Kapitalisten, sowas wie das, was du sagst. Wenn wir jetzt aber auf der Ebene sind, dass Russland als Staat sich seine autonome politische und militärische Weltmacht nicht bestreiten lässt, sondern die gewaltsam kriegerisch vertritt und die USA den Beschluss praktizieren, damit ist das unverträgliche Russland in der amerikanischen Weltordnung und der amerikanischen Oberhoheit gegenüber definitiv unerträglich geworden und wird als Unerträglichkeit bekämpft. Dann ist man in der Welt der Konkurrenz der Staaten als Gewalten, der Konkurrenz der Staaten als Gewalten. Und da jetzt unmittelbar Profitmaximierung reinzukriegen, das kriegst du nicht hin. Da würde ich sogar behaupten, wenn diese Ebene betreten ist von den Staaten, wenn es jetzt um die Durchsetzung ihrer Raison als Gewalten gegeneinander geht, dann hat die Profitmaximierung dem gefälligst zu dienen, auch wenn dabei viel kaputt geht. Durch Bast sage ich noch ein paar Takte zu der auffälligen Art, wie die USA und der Westen diesen Krieg gegen Russland führen und was da der Grund ist. Und auch, was für diese Kriegsführung die doppelte Gelegenheit ist. Es ist ja so, dass die westlichen Staaten tatsächlich nicht selber als militärische Kriegspartei einsteigen. Sie führen den Krieg gegen Russland auf dem Feld des Wirtschaftskriegs, das machen auch sie, da sind auch sie die politischen Subjekte, und sie lassen ihn führen in der Ukraine durch die ukrainischen Streitkräfte. Und da spielt beides eine Rolle. Diese Sorte Kriegsführung stellt der Westen in Rechnung, dass er eine Weltmacht dezimieren will, die nun mal immer noch auf der höchsten Ebene der Kriegsführung unüberwindlich ist. Eine atomare Schlagkapazität unter russischer Hoheit hat, mit der Russland die Fähigkeit hat, zumindest Siege zunichte zu machen. Vielleicht ist dann die Welt im Arsch, aber der Putin meint ja auch, was ist schon eine Welt ohne Russland? Das stellt der Westen in Rechnung. Das stellt er als Risiko seines eigenen Unterfangs in Rechnung. Und mit diesem Risiko kann er umgehen und sogar sehr gut Kriegs führen, weil er eine doppelte Gelegenheit hat. Die doppelte Gelegenheit besteht in zwei Sachen. Das eine ist, auf dem Feld der Weltwirtschaft verfügt der Westen über eine Waffe, die hat nur der Westen, insbesondere die USA. Das ist eine qualitativ einseitige Abhängigkeit. Das Geld, der Dollar, in dem sich auch für Russland definitiv jedes kapitalistische Wirtschaftsergebnis erst als international wirksames niederschlägt, kommt aus der Oberhoheit der USA, wird gehandelt in einer wesentlich amerikanischen Finanzwelt und das macht Amerika zur Waffe, davon kann man Russland abschneiden. Das ist eine Waffe, über die verfügt eben nur die Dollarmacht und lässt daran ihre NATO-Partner partizipieren. Das ist die eine Form der Freiheit zu einem Niederringen Russlands, wo der Westen auf eine einseitige Waffe zugreifen kann. Das andere ist die irre Gelegenheit Ukraine. Da gibt sich allen Ernstes eine politische Führung, was heißt schon sich, dafür her. Da sorgt eine politische Führung dafür, dass sich ihr Menschenmaterial für einen möglichst Russland schädigenden Krieg hergibt. Das ist ein Krieg, der dem Westen die Gelegenheit gibt, mit gut geplanter Waffenlieferung, mit Ausbildung des ukrainischen Menschenmaterials zu kriegsfähigen Militärkräften und mit beim Westen außerordentlich ausgebildeten Fähigkeiten, so ein Kriegsgeschehen total überwachungsmäßig zu durchleuchten und das, was man dabei weiß, dann eben auch an die eigene Kriegspartei weiterzugeben, diesen Krieg möglichst zerstörerisch gegen Russland zu führen, ohne dass man sich selber in das Risiko hineinbegeben muss, militärische Kriegspartei zu werden. Das macht der Westen und reizt von Tag zu Tag mehr aus. Das machen diese NATO-Staaten oder nennen wir sie die Rammstein-Gruppe. Das machen die und reizen von Tag zu Tag mehr aus, wo sie für Russland die Frage aufwerfen. Dann liegt die Frage aber bei Russland, wo der ukrainische Krieg gegen Russland dann doch von Russland genommen werden muss. Das ist jetzt der militärische Schlag des Westens gegen Russland. Das reizen sie aus und haben immerzu die Freiheit zu entscheiden, wie weit sie es in dieser Frage treiben. Das ist Stellvertreterkrieg. Dieser Zynismus ist Stellvertreterkrieg. Und dieser Stellvertreterkrieg, das habe ich oben schon mal angesprochen, als ich den Austin, den amerikanischen Kriegsminister, zitiert habe. Der hat die Freiheit, ganz nach westlichem Kalkül zu entscheiden, wo das noch nützliche Zerstörung Russlands ist und wo vielleicht ein dann doch noch nicht fälliges Kriegsrisiko für den Westen eintritt. Und es ist ein Kriegskalkül, das ist frei, auch gegenüber dem, was dann als Ergebnis in der Ukraine herauskommt. Das ist die Art und Weise, wie der Westen im Krieg mit Russland mit dem Risiko umgeht, dass diese Macht im Letzten natürlich nicht niederzumachen geht, dank ihrer nuklearen Ausstattung. Auf diese Weise sichert sich der Westen ebenso eine Entscheidungsfreiheit in der Eskalation. Das noch zu dem, ich nenne es mal, zu der berechnenden hybriden Kriegsführung des Westens gegen Russland. Ich muss jetzt mal wirklich fragen, ob das noch drin ist und ob das sinnvoll ist, dass man auch noch auf die Ukraine eingeht oder ob man sagt, das macht man ein andermal, weil es war jetzt ziemlich viel. Jonas, ich habe mal eine Frage. Du hast ja jetzt tatsächlich auch von dieser hybriden Kriegsführung von Seiten des Westens gesprochen. Von dieser hybriden Kriegsführung des Westens hat man ja so aus den gängigen Medien in Deutschland noch nie was gehört, sondern es wird eigentlich die ganze Zeit von der hybriden Kriegsführung der Russen gesprochen, die Meinungen manipulieren, die unsere Medienlandschaft manipulieren, die mit Russia Today etc. pp. Versuchen, unser Meinungsbild auch entsprechend der russischen Vorstellung zu beeinflussen. Wie bewertest du denn das Ganze, dass genau das, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, nämlich dass wir eigentlich einen enormen Druck auf Russland ausüben mit den Mitteln, die der Westen, insbesondere die USA, haben, dass von diesem enormen Druck eigentlich gar nichts bei uns, bei der Bevölkerung ankommt? Was meinst du mit ankommen, dass uns noch nichts um die Ohren fliegt oder was? Nee, dass wir eigentlich von dem Meinungsbild, was du uns jetzt geschildert hast, dass davon in der Medienlandschaft eigentlich überhaupt nichts zu lesen ist. Also in der hiesigen Medienlandschaft mit Spiegel, mit FAZ, mit Süddeutsche, die sind meines Erachtens relativ gleichgeschaltet in der Meinung, dass es eigentlich also Russland ist, der hier der Aggressor ist, dass den Westen überhaupt keine Schuld trifft, dass ein Stoltenberg, eine von der Leyen, Olaf Scholz sagen, sie sagen, das ist unprovoked. Ja, dieser Krieg, den Russland jetzt gegen die Ukraine führt, ist eine Aggression Russlands. Dieses Thema unprovoked, also das ist bei mir tatsächlich hängen geblieben, was ja überhaupt nicht den Tatsachen entspricht, wenn man mal den Verlauf auch von 2014 bis heute eigentlich, bis zum Kriegsverlauf bis heute sieht, dass von unprovoked ja überhaupt gar keine Rede sein kann. Also dass eigentlich in der Medienlandschaft die Meinung beziehungsweise auch die Information, die du jetzt geteilt hast, überhaupt nicht vertreten ist. Ist das, um die Frage auch ein bisschen konkreter zu machen, ist das eine Gleichschaltung dessen, was wir auch vermittelt bekommen sollen? Also sollen wir einfach von der Macht, die auf Russland ausgeübt wird, nämlich von dem Westen, finanzielle Macht, Ausschluss Russlands aus sämtlichen westlichen Kreisen, aus wirtschaftlicher Beeinflussung etc. pp., sollen wir davon einfach nichts mitbekommen? Oder wie bewertest du das, dass wir einfach mit der Meinung konfrontiert werden, dass Russland einfach an allem schuld ist und wir überhaupt gar keine Rolle in diesem Krieg zu spielen haben? Ich muss dir zum einen einfach widersprechen, ganz billig, da wird doch nichts verschwiegen. Jetzt haben sie neulich richtiggehend einmal quer durch die ganze öffentliche, aber auch offizielle Begutachtung des Krieges gefeiert, zu was es unsere Ukrainer gegen die Russen gebracht haben. Da werden Kriegserfolge begeistert mitgeteilt. Und es wird sofort angeschlossen, mehr davon. Also nach der Seite hin wird doch nicht unter der Decke gehalten, dass man auf dem ukrainischen Schlachtfeld so viel russisches Soldatenmaterial, also Menschenmaterial und Waffenmaterial zu vernichten bezweckt, wie geht. Ist kein Geheimnis. Genauso wenig wird es irgendwie unter der Decke gehalten, dass es um einen Wirtschaftskrieg geht, der Russland in seinem kapitalistischen Markt treffen soll. Und es wird in der Öffentlichkeit besorgt, bilanziert, wie weit man damit ist, ob man damit wirklich schon weit genug ist oder ob man nicht auch dort nachsetzen muss. Also da muss ich dir richtig widersprechen. Das wird nicht verheimlicht. Es wird was anderes gemacht. Dieses westliche Vorgehen wird als absolut gerechtfertigt dargestellt, indem man die Gegenseite mit einem absoluten Schuldspruch verteufelt. Dem Schuldspruch sage ich dir deswegen, weil mach den Fehler nicht, auf diese beschissene Schuldfrage selber mit Überlegungen einzusteigen, ob nicht auch andere noch schuld sind. Das ist ein Holzweg, die Schuldfrage an der Stelle. Die Schuldfrage ist nur dafür gut, der einen Seite alle Rechtfertigungsgründe für ihr Vorgehen zuzusprechen, nämlich dass sie gegen das Böse vorgeht. Da kommt kein wirklicher Kriegsgrund und kein wirkliches Kriegsziel als solches zur Sprache, obwohl nichts davon verschwiegen wird. Aber das wird zitiert als Dienst, als ja wohl fälliger Dienst an dem Guten, an den Werten, für die wir stehen. Und auf der anderen Seite, das wollte ich in der Einleitung eigentlich schon ein bisschen klar machen, wird dem russischen Krieg, da hast du recht mit deinem unprovoziert da, da hast du was Richtiges aufgespießt. Dem russischen Krieg wird jeder nachdenkbare, und das ist übrigens nicht dasselbe wie gebilligte, nachdenkbare politische Grund in diesem Staat und jede nachdenkbare politische Zielsetzung des Waffengangs bestritten, um das russische Vorgehen als grund- und ziellosen Ausfluss des puren bösen Zerstörungswillens zu denunzieren. Das ist ein moralischer Schuldspruch. Alle Rechtfertigung auch nach der Seite hin aufzurufen, dass ein solches Böses getilgt werden muss von dieser Welt. Rutsch da nicht rein und fang nicht selber an, die Vorgänge von 2014 unter die Rubrik zu ersäufen. Auch der Westen hat er sich schuldig gemacht. Das war doch was anderes 2014. 2014 hat der Westen, maßgeblich die Europäische Union, sein politisches Ziel, die Ukraine alternativlos sich zuzuschlagen, erfolgreich durchgesetzt, indem sie dafür gesorgt haben, dass da die falsche Regierung niedergemacht und die richtige an den Drücker gebracht wurde. dazu Schuld zu sagen, ist Blödsinn. Darum ging's halt. Das war die politische Zielsetzung. Diese Sorte alternativlose Eingemeindung der Ukraine in die westliche Staatenwelt gegen Russland. So, und jetzt hast du es mit einem Russland zu tun. Es hat sich damals das schon nicht einfach bieten lassen, sondern hat auf seinem machtpolitischen Recht bestanden, dass das am besten wirtschaftlich, unbedingt aber sicherheitspolitisch ihm zu Gebote stehen muss, diese Ukraine. Das haben sie damals schon als Einspruch gegen diesen westlichen Durchmarsch so weit geltend gemacht, dass sie den Ukrainern, die nicht wollten, bei dieser Ukraine dann mitzumachen, geholfen haben, sich von dieser Sorte Ukraine abzuspalten in ihren Republiken da. Und die Krim hat Russland sich auch angeeignet, formvollendet sogar mit einem Referendum der dortigen Bevölkerung. Das war da damals los. Tut es nicht in die Kiste des Notenverteilens, wer hat wie viel Dreck am Stecken, dass das jetzt ein Krieg geworden ist. Damals in der Tat sind die Kriegsgründe schon scharf gemacht worden. Also ich habe den Vorredner auch also eigentlich ein bisschen anders verstanden. Ich habe den so verstanden, dass er meint, ob das nicht gewusst teilweise gelogen ist. Also was hält mir jetzt ein? Mir fällt jetzt zum Beispiel als Beispiel die Mobilmachung in der Ukraine. In der Presse taucht diese auf, ja, da gehen Leute, die greifen zum Gewehr, weil sie angegriffen worden sind und dann rennen die an die Front und bekämpfen den Feind. So wird das dann dargestellt, so als Heldentum. Die gesamte Gesetzgebung, die in der Ukraine stattgefunden hat, dass natürlich die Grenzen dicht gemacht werden, dass da eine allgemeine Wehrpflicht ausgerufen wird, zwischen 18 und 60 verlässt hier keiner das Land. Das heißt, das ist eine Veranstaltung der Staatsgewalt. Das Gleiche, wenn jetzt Russland, oh, wir machen mal Teilmobilmachung, da fällt denen sofort auf. Ja, das ist ja wohl, wie kann man das machen, Menschen da mit Gewehr an die Front schicken, kleine Kinder sollen sich da auf einmal irgendwie fürs Vaterland opfern, sowas Menschenverachtendes. Ich glaube, sowas meinte er. Diese Parteilichkeit, diese offensichtliche Parteilichkeit, das finde ich auch, ist, weiß ich auch nicht, wie kommt das? Ja, da muss man schon mal sagen, er müsste auch mal einen Schluss von der Parteilichkeit auf die Sache ziehen. Also ich habe es gerade vorher im Chat mitgekriegt, wo auf Antispiegel und Nachdenkseiten verwiesen worden ist. Und dieser Standpunkt oder diese Überlegung, es ist gesagt worden, warum und wieso es eine Formierung dieser Öffentlichkeit gibt, weil sie den Kriegszweck des Westens teilt und da ist Deutschland nicht einfach oder nur ein geknechtetes Subjekt, sondern hat selber seine guten Gründe mindestens mit diesem Krieg entdeckt, dass das, was es vor dem gemacht hat, Russland zu benutzen, es zu überführen in eine Entmachtung von Russland. Dann muss man auch von diesem Grund und von diesem Zweck her leitet sich auch, dass das gleichzeitig als Stellvertreterkrieg machen, die Agitation ab. Ich finde es schwierig, wenn ihr quasi der Öffentlichkeit ausgerechnet eine Macht vergebt, die so ungefähr würde auf die Gegendarstellung kommen. Sei es von uns, sei es von der jungen Welt, sei es von Antispiegel, was weiß der Geier, von wem auch immer. Würde irgendwie die Übereinstimmung untergraben, weil das unterstellt, dass die Raison von dieser Übereinstimmung, dieser Beratschlagung abhängt. Das halte ich für eine generelle Schwierigkeit der Frage, man muss sich zu dieser Gleichschaltung nicht so stellen, als ja, wäre es nicht gleichgeschaltet, wäre es anders und wäre es die Staatsräson. Das ist eine absurde Überlegung. Die andere Überlegung ist, warum findet die Gleichschaltung statt? Dazu ist ja einiges gesagt worden. Und warum und wie und wozu findet die Gleichschaltung statt? Und die ist ja, wollte erstmal die Rede wegbringen, das quasi halber hybride Kriegsführung in Manipulation, von Gegenstimmen werden nicht erlaubt. Das ist der Konter zur Gleichschaltung. Ist nicht die Gegenstimmen sollen erlaubt sein, sondern die Frage, warum Gleichschaltung und wozu und wofür. Und da sind wir eigentlich wieder bei den Kriegsgründen und die soll man gefälligst mal ernst nehmen. Ja, aber es gibt ja noch was anderes, denke ich, was eine Rolle spielt, auch bei vergangenen Kriegen, was jetzt auch ist, dass nämlich, wenn die bestimmte Seite, für die man Partei ergreift, sozusagen nicht nur gegen militärische Ziele, sondern auch im Grunde genommen Terror gegen die Zivilbevölkerung vornimmt, dass das natürlich versucht wird, unter den Teppich zu kehren, weil das ein schlechtes Bild auch wirft von der eigenen Darstellung. Ja, den Bürgerkrieg in der Ukraine hat es 2014 gegeben, die Ukraine, und der ging ja jetzt auch da weiter. Das ist etwas, was die Alina Lippe die ganze Zeit immer wieder dargestellt hat. Das soll nicht zu Wort kommen. Ich meine, das war in der Vergangenheit jetzt ja beim Kriegen auch so, wo sowas versucht wurde, runterzuspielen. Ja? Das zieht sich dann jetzt da auch fort. Das sind auch mit die Gründe, die da eine Rolle spielen. Weil das natürlich Unterstützung dann reduzieren würde, wenn die Menschen denken, oh, dann gehört ja nicht alles die Guten auf unserer Seite. Ich will solche Fakten gar nicht bestreiten, dass da Sachen mal nicht prominent berichtet werden, dass da auch Sachen schönfärberisch hingebogen werden. Das gibt's alles. Aber wenn man sich mal wirklich mit dem rumschlagen will, womit man es meinungsmäßig zu tun hat, dann halte ich das fast für Randerscheinung. Die Sache mit den Deserteuren, die die ukrainische Staatsgewalt nicht zulässt, sondern aus den Zügen an der polnischen Grenze rausholt, die kenne ich aus der Tagesschau. Und das, womit man sich wirklich rumschlagen muss, wenn man mal mit der tatsächlichen Erklärung dieses Kriegs durchdringen möchte, ist nicht so sehr, dass da was verschwiegen wird, sondern dass diese durchaus berichteten Phänomene der Kriegsführung durch gute Gründe oder in guten Gründen ersäuft wird. Dass eine Ukraine, der man zuspricht, und da soll dein Herz mitgehen, ja, allen Ernstes, mit sowas soll dein Herz mitgehen, die Parteilichkeit wird verlangt. Man spricht der Ukraine jedes Recht auf militärische Durchsetzung zu. Obwohl man andererseits behauptet, es sei gar keine Kriegspartei. Aber man spricht ihr jedes Recht auf militärische Durchsetzung zu. Jetzt sage ich mal, wie ein bisschen die Propaganda geht. Dieser eigene Zuspruch, dass die Ukraine jedes von keinem anständigen Menschen in Deutschland in Frage zu stellen, das Recht auf militärische Durchsetzung hat, wird dem angesprochenen Publikum überführt in, man hat es mit einem bravourösen Volkscharakter der Ukraine zu tun. Dieser bravouröse Volkscharakter der Ukraine besteht in nichts anderem. Anders kommt der Ukrainer da nicht vor, als dass er Verkörperung dieses von uns, der ukrainischen Führung zugesprochenen, unbedingten Recht auf kriegerische Durchsetzung und Erfolg, dass er das verkörpert. So, und wenn das der Ukrainer ist, wo wir unsere Parteilichkeit richtig personalisiert auch noch anbeten können, in Gestalt von tollen Leuten, dann ist es doch wohl klar, dass diese tollen Leute auch das Recht dazu haben, welche, die ihnen in den Rücken fallen, aus dem Verkehr zu ziehen und an die Front zu schicken. Verstehst du, so geht die Propaganda. Die Propaganda geht nur am Rande. Ich will das nicht bestreiten, dass es das gibt. Aber demokratische Propaganda für einen Krieg funktioniert nur am Rande durchs Verschweigen. Die Hauptfront ist eine solche Brutalität wie das staatliche Rumkommandieren von Leuten für einen kriegerischen Erfolg, einem nahezubringen als Gegenstand sei dafür. Identifizier dich damit dass das eine gute Sache ist. Und wenn man genervt ist über das, was einem da entgegentritt, dann muss man dieses widerliche Handwerk, jedes Gemetzel in der Ukraine, wenn es von Ukrainern vorgenommen wird, als Durchsetzung unserer Würde zu adeln und auf diese Weise den Leuten zu unterbreiten als Gegenstand ihrer Parteilichkeit, dann muss man das attackieren. Und man ist furchtbar schwach demgegenüber, wenn man sagt, im Übrigen haben sie verschwiegen, dass von denen, die sie da aus den Zügen geholt haben, glattweg immer noch welche in irgendwelchen Knästen stecken. Das wird schon so sein. Ja, manche Sachen werden aber schon verschwiegen, finde ich. Also was die Kriegsführung der Ostukraine anbetrifft zum Beispiel und es die Schlange gibt und wie dort die ukrainische Armee alles andere als zimperlich gegenüber der russischstämmigen Bevölkerung davor geht. Das ist gelinde gesagt. Der geht schon seit 2014 so. Das wird nicht genannt. Und das, was auch für rechtsgerichtete faschistische Truppen damit wirken auf der ukrainischen Seite, das wird natürlich auch nicht so genannt, weil es eben dem sauberen Image nicht entspricht, die demokratischen Werte des Westens zu verteidigen. Ja, die haben im Westen in der Berichterstattung nicht herausgestellt, was für einen politischen Lebenslauf da verdiente Kämpfer haben. Da hast du recht. Da hätten sie schöne Sachen berichten können. Aber auch wieder in der Hauptsache, in Sachen Ostukraine. Du kannst doch nicht behaupten, dass die westliche Öffentlichkeit seit 2014 verschwiegen hätte, dass da die ganze Zeit geschossen wird. Nein, aber seit dem Beginn des russischen Einmarsch. Auch das wird doch nicht verschwiegen. Es ist doch anders. Es ist so, sie haben seit 2014 ununterbrochen immer mal wieder berichtet von diesem Gemetzel dort. Und das war immer für eine doppelte Botschaft gut. Die eine Botschaft war bis eben zu diesem Kriegseintritt Russlands, jetzt da im Februar diesen Jahres, die eine Botschaft war, da wird durch das böse Russland eine Konfrontation, eine Auseinandersetzung aufrechterhalten, die es nicht geben dürfte. Das Recht ist nämlich auf der Seite derer, die auf die Ostukraine schießen, weil die die Ukraine verteidigen und ihre Integrität wiederherstellen wollen. Du merkst, nicht das Verschweigen ist die Kunst, sondern die eindeutige Deutung, die eindeutige Zuschreibung zu billigender Gründe für militärische Gewalt und das Absprechen von jedem zu billigenden Grund auf der anderen Seite. Es war die eine Botschaft, die ununterbrochen immer mal wieder vorgekommen ist. Die andere Botschaft, das war die imperialistische Lehre für deutsche Zuhörerinnen und Hörer. Es ist ein Konflikt, für den ist Deutschland und Frankreich zuständig als Regelungsmächte. Da wurden die Verletzten und Toten als guter Grund dafür zitiert, deswegen musste von denen auch berichtet werden, dass wir zum Glück unter der Hoheit einer Macht leben, die sich außerhalb ihrer Grenzen als Ordnungsmacht betätigt. Dann hat der normale Zuhörer etwas gelernt, das hieß Minsk-Prozess. Das ist der Witz, dass die Gewaltmetzeleien immerzu zum Belegmaterial für die verlangten parteilichen politischen Beschlüsse unterbreitet werden. So, da die natürlich rauskommen sollen, diese parteilichen politischen Beschlüsse, wird das eine oder andere auch mal weggelassen und geschönt werden. Wie gesagt, den Streit führe ich nicht, das gibt's natürlich. Aber ich sag dir, das, was dir auf die Füße fällt in der politischen Auseinandersetzung, ist nicht das Verschweigen, sondern womit du konfrontiert bist, ist das, was gesagt wird. Und es ist ja auch so, wenn man den Fakt nennt oder benennt, dann trifft man doch immer wieder darauf, dass diejenigen, die man damit konfrontiert, überhaupt nicht so reagieren, dass sie sagen, ach ja, wenn das so ist, dann überlege ich mir alles nochmal neu. Sondern entweder es wird dann gleich bestritten, als das ist Propaganda und kann nicht stimmen. Oder aber, das bringt die Sache in gewisser Weise auf den Punkt, es wird noch nicht mal bestritten, wenn man auf solchen Fakten rumreitet, sondern es wird einfach bloß gesagt, aber wenn du auf diese Fakten immer verweist, dann betreibst du das Geschäft Putins. Und das ist ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass das, womit man es zu tun hat, die Identifikation aller Fakten mit der parteilichen Deutung und mit der ideologischen Funktion ist, die man dieser Deutung entweder selber abgewinnen will oder der Gegenseite als ihren Zweck unterschiebt. Und auch von daher hilft das überhaupt nichts, auf die Fakten zu verweisen. Kann man vielleicht noch darauf verweisen, vollkommen anderes Gebiet. Die französische Revolution mit ihren ziemlich vielen Toten wurde mal mit dem Pol Pot-Regime verglichen. Da hat ein Historiker ganz eiskalt gesagt, aber diese Toten haben zur Demokratie geführt, die anderen nicht. Damit war es erledigt. Genau das Gebiet, wo sich der Antispiegel unentwegt aufhält, dass er das aufdeckt, was da alles an Sauereien passiert. Das geht immer von der Vorstellung aus, damit könnte man das Volk umdrehen. Aber es ist eigentlich nur eine Art, die Schuldfrage neu zu stellen, die ja gerade als falsch kritisiert wurde. Ich habe es immer noch nicht ganz, aber ich bringe nochmal so ein Beispiel. Dann kommt der Selenskyj und sagt so, jetzt wird der Donbass befreit und die Krim auch. Und dann fangen die an da zu schießen und bombardieren da oder schießen ihre Raketen da rein. Und jetzt fällt mir dann sowas auf, wie diese Brutalität, die schießen da quasi auch die Leute, die vorher als Ukrainer galten, jetzt aber ja auf russisch besetztem Gebiet leben. Und sofort ist klar, das geht voll in Ordnung. Das ist eigentlich eine gute Sache, weil wer nicht rechtzeitig in Deckung geht, der ist dann ja Feind. Und ich finde, sowas ist schon, ist das so absurd, ich finde schon, das ist dazu geeignet, den Leuten mal klarzumachen, wie Regierungen da eigentlich denken. Die stellen sich immer so dar, ja, wir helfen hier dem unterdrückten Volk und so eine Scheiße. Die ballern ihre eigenen Leute ab, wenn die da an der falschen Stelle sitzen. Und vielleicht noch ergänzend dazu die Fragestellung auch an dich, Jonas. Wer die Ukraine eigentlich gerade ist, weil das Einzige, was wir in den Medien verkauft bekommen von der Ukraine, ist aktuell die Stimme Selenskyjs, der ja auf wirklich allen Bildschirmen weltweit, auch jetzt bei der UNO-Generalversammlung, im Deutschen Bundestag, in Washington, überall auf der Welt präsent ist. Wer bestimmt da eigentlich? Also ist es noch eine Demokratie? Ist es die Volkesmeinung, die dort vertreten wird? Klar, es ist Kriegszustand, es ist ein Ausnahmezustand, es ist quasi auf die herrschenden Personen ausgelegt, gerade wer da was wie beauftragt und steuert. Aber letztendlich kriegen wir ja die Realität so verkauft, als wäre das der Status quo und als wäre da auch in keinster Weise eine andere Meinung vertreten. Wir sind ja als Backup, sage ich mal, der komplette Westen, insbesondere der USA. USA, die ja auch dort Interessen vertritt, also aus meiner Sicht auch immer noch völlig unscheinbar sind, wenn sie sagen, sie wollen nicht Russland schaden, sondern sie wollen die Ukraine in ihrem Recht, sich selbst zu verteidigen, stärken und wollen die Demokratie stärken, wie sie das auch schon in anderen Teilen der Welt bewiesen haben, wie sie das machen. Und auch ein Europa, was sagt, dass unsere Werte dort verteidigt werden müssen, wie das damals schon am Hindukusch gemacht worden ist, wo ich dann immer sehr wachsam werde, wenn sowas geäußert wird. Wer ist die Ukraine aktuell? Und da auch anschließend an den Vorredner, wie wird das Ganze ausgehen? Und auch haben die Leute oder die Bewohner auch der Ostukraine, die dort beschossen werden, gerade von der ukrainischen Armee, sind das jetzt schon Russen? Sind diese Angriffe, die dort getätigt werden, sind die nicht auch verurteilenswert? Wieso unterstützen wir als Westen quasi kriegerische Handlungen, die auch gegen die Zivilbevölkerung, insbesondere in der Ostukraine, gerade stattfinden? Ach, du stellst so viele Fragen. Ich greife mal die eine, die du mehrmals gesagt hast, raus. Wer ist denn eigentlich die Ukraine? Jetzt provozierst du mich doch noch was zu dem dritten Kapitel zu sagen, vor dem ich mich drücken wollte, weil es auch schon ganz schön spät ist. Aber nimm's mal so. wer die Ukraine ist. Ist die in der Ukraine gerade ausgefochtene Gewaltfrage? Da will ich dieser einen Überlegung durchaus noch recht geben, aber auch ganz nach einer Seite hin. Ja, so geht das zu. Da sorgt eine politische Führung mit der Waffengewalt, die ihr verliehen ist vom Westen, unter Einsatz, das ist das Nationale an diesem Krieg, der nationale Kriegsbeitrag, unter Einsatz von Soldaten, die allerdings auch schon zum Teil wieder im Ausland ausgebildet werden, aber lassen wir das mal. Da sorgt eine politische Führung mit ihrem militärischen Kommando glattweg dafür, dass in der Ukraine mit Gewalt ausgefochten wird. Wer in der Ukraine eigentlich zu was gehört? Die Frage ist wirklich berechtigt, wer ist die Ukraine? Weil es ist ja erkennbar seit 2014 gewaltsam umstritten, wer das ist. Auch noch anders umstritten, aber richtig gewaltsam. Und was man da jetzt miterlebt, das ist ernstlich, dass da eine politische Führung unterwegs ist, die benutzt diesen Krieg, die benutzt das ihr in diesem Krieg zugewachsene militärische Kommando über Menschen und die vom Westen dazu beigestellten Waffen und Leitfähigkeiten. Nicht bloß einfach gegen Russland, sondern zum Erzwingen von so etwas wie einem einheitlichen ukrainischen Staat. Das ist der Kriegsgrund der politischen Führung in der Ukraine. Das hat was Irres. Ja, ich habe davor gesagt, für den Westen ist der ukrainische Krieg, der Krieg, den die Ukrainer führen mit seinen Waffen, ein Stellvertreterkrieg, in dem die ein westliches Ziel voranbringen, das Dezimieren Russlands. In der Ukraine ist eine politische Führung am Drücker. Die macht glattweg damit ernst, dass sie diesen Stellvertreterkrieg für den Westen zu einer Klärung der Staatsfrage in der Ukraine, zu einer gewaltsamen Klärung der Staatsfrage in der Ukraine macht. Das geht einerseits so, dass sie eben einfach mit dem, was sie an militärischem Kommando haben, den Krieg gegen Russland richtig aufnehmen und das ukrainische Volk zwischen diese Fronten, zwischen Russland und der eben etablierten ukrainischen Front stellen. Und damit zwingen sie der Menschheit erstmal auf die Frage, wo gehören sie hin? Da schaffen sie es sogar in weiten Teilen der Bevölkerung über die Notwendigkeit, was verhindert meine Erledigung durch russische Waffen? Naja, dass sich ukrainisches Militär doch standhält und durchsetzt. Über diese praktische Not kriegen sie glattweg eine ganze Menge von Ukrainern zu der politischen Parteilichkeit, dass sie zu ihrer Ukraine und ihrem Erfolg stehen. Aber es hat immer die andere Seite und das ist die vorhin angesprochene. Und da soll man das auch wirklich mal nach dem praktischen Zweck dieser Staatsführung hin auflösen und weniger, wie man das moralisch bewertet. Der praktische Zweck der ukrainischen Staatsführung ist allen Ernstes im Osten mit dem Militär gegen Russland gewaltsam zu klären, wer dort, wenn er überlebt, zur Ukraine gehört und wer ausradiert gehört, weil er die Einheit der Ukraine in Frage stellt. Auch da muss ich übrigens sagen, das wird nicht verschwiegen, dass die da Gebietsbürgermeister auch hinter den Frontlinien mittlerweile mit Autobomben und so weiter in die Luft jagen, die Ukrainer. Das wird doch nicht verschwiegen, das wird sogar stolz berichtet. Und es dient alles, das ist die sachliche Wahrheit, es dient alles diesem Kriegszweck der politischen Führung in der Ukraine, eine einheitliche Ukraine ernstlich herbeizuschießen. Und moralisch wird das überhöht in den unwidersprechlich guten Selbstbehauptungskampf des ukrainischen Volkes, der jedes Opfer rechtfertigt. den Salat hast du da? Ja, in dem Kontext ist dann schon schwer verbrechen, Russisch zu sprechen und nicht Ukrainisch. Oder Russisch zu unterrichten, während die Russen sozusagen da in dem Gebiet waren und abgezogen sind. Wurden ja auch dann Menschen deswegen umgebracht. Aber das passt dann nicht in das Konzept, praktisch die Ukraine völlig unter ukrainische Kontrolle zu bringen. Weil es auch kulturell passieren soll. Ja. Ja. Das, was du sagst, das hat es ja schon im Vorfeld dieses Kriegs gegeben. Immer umstritten, nie wirklich erfolgreich. Dass man mit allen Schikanen der moralischen Indoktrination und auch wirklich der brutalen Kaltstellerei von irgendwie Russland gewogenen politischen Einheiten und auch normalen Leuten dieses Programm verfochten hat, wir schweißen die Menschen auf dem ukrainischen Territorium zu einem unwiderstehlich ekelhaften, einheitlichen ukrainischen Volk zusammen. Aber bitte, wir sind jetzt in einer anderen Phase. Dieses Ziel kriegt jetzt den Charakter eines militärischen Kriegsziels. Da musste das mit dem russischsprachig auch wirklich mal vorübergehend wegschmeißen. Das wird ganz anders im Moment verfolgt. Entweder man stellt sich praktisch auf die Seite der kämpfenden ukrainischen Truppen oder man wird als Gegner und fünfte Kolonne des Feindes erschossen. So steht da im Moment die Nationalitätenbildungsfrage. Und hinterher, wenn das Gemetzel vorbei ist, wer weiß, wann das ist, werden sie auch noch die richtigen Schulbücher über diese wunderbare, heroische Periode des ukrainischen Volkes schreiben. Und wer das nicht lesen mag, kriegt Ärger. Aber im Moment kriegst du was anderes mit. Du kriegst wirklich die Brutalität des Entstehens einer Nation. Es ist noch nicht raus, ob das wirklich gelingt. Aber du kriegst mal die historische Brutalität des Entstehens eines Volkes durch kriegerische Gewalt, vorgeführt von dieser ukrainischen Führung. Der Selenskyj hält natürlich auch noch jeden Tag eine Rede, aber diese Reden wären nichts wert, ohne dass er seinem Land wirklich mit Krieg zur Frage macht, wer eigentlich die Ukraine bildet und wo ihre Grenzen sind. Das stimmt. Du sagst ja auch, ansonsten die Stellvertreterkrieg muss um hegemonale Macht gehen. Letztendlich, die NATO hat ein Interesse daran, irgendwann vielleicht der Ukraine, da wird sich die Rente rein, überschallende Atomraketen zu stationieren, die direkt auf Russland zeigen und vielleicht irgendwann die Krim zu kontrollieren. Hätte Russland keine Möglichkeit mehr auf seine Militärmacht der Flottenstützung, Sevastopol und so weiter. Könnte sagen, jetzt haben wir die Russland so am Würgegriff, da können sie noch gut sein. Unsere Pfeife tanzen, das ist deren Vorstellung wahrscheinlich doch dahinter. Ja, das ist mehr als eine Vorstellung, das ist erstmal das vom Westen verfolgte Ziel. Und mir kam es eigentlich wirklich, deswegen habe ich jetzt doch noch was zur Ukraine gesagt. Mir kam es eigentlich auf die Klärung an. Diese Kriegsgründe und Kriegsziele, die sind gar nicht identisch. Der Westen teilt sich glattweg seinen Kriegsgrund als Ziele einer hybriden Kriegsführung ein. Der Kriegsgrund besteht darin, die nicht mehr hinnehmbare Macht Russlands zu dezimieren. Das ist der westliche Kriegsgrund und das ist das westliche Kriegsziel. Und dieses Ziel teilt sich der Westen ein. Und jetzt gibt's einen Irrsinn. Das ist ein historischer Irrsinn, aber der findet statt. Das kriegt der Westen militärisch darüber erledigt. Das statt, dass er militärisch einschreiten muss für sein Ziel. Sich eine ukrainische Körperschaft dafür hergibt, das stellvertretend für ihn zu erledigen. Möglichst viel russisches Kriegsmaterial und russische Soldaten zu erledigen. Jetzt kommt der historische Irrsinn. Das macht die Ukraine. Aber glattweg für ein nationales Kriegsziel, gar nicht für den Westen, auch wenn sie immer sagen, sie würden dem Westen seine Werte dadurch kämpfen. die machen den Stellvertreterkrieg glatt zu einer großen nationalen Angelegenheit. Und die nationale Angelegenheit besteht darin, diesen Krieg dafür zu nutzen, diesen Krieg auch dafür zu betreiben, dass in der Ukraine keiner mehr der Frage entkommt. Entweder ist er das Volk der ukrainischen Führung in den Grenzen der Ukraine oder er wird als Feind der ukrainischen Integrität in seinem Territorium und in seinem Volk so gut es geht erledigt. Das ist wirklich der nationale Grund dieser politischen Führung in der Ukraine, den Krieg gegen Russland als Staatsgründungskrieg der Ukraine zu benutzen. Naja, und dass die ukrainische Führung dann so wie der Schwanz, der mit dem Hund wedelt, dann permanent nach weiteren militärischen Unterstützungen oder Lieferungen durch den Westen nicht sozusagen bettelt geradezu, ja, hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie hoffen darüber, irgendwann dahin zu kommen, dass sie quasi in die westliche Wertegemeinschaft integriert werden, NATO und EU und so weiter. Und das würde den Menschen in der Ukraine auch nicht nützen. Vielleicht irgendwelchen Korrupten wird wachsen. Ja, nach außen, also dein Bild mit dem Schwanz, der mit dem Hund wackelt, muss man auch mal sagen, ich möchte auch das weniger lächerlich machen, obwohl es ein Irrsinn ist, aber das ist nach außen auch der Wille dieser politischen Führung in der Ukraine. Durch den Krieg, den sie führt, gegen Russland, gegen dieses Russland, das mittlerweile unter westlicher Regie in der Staatenwelt, so gut es geht, zum Paria der Staatenwelt gemacht worden ist. So, durch den Krieg gegen dieses Land Russland, das ist jetzt der nationale Grund der ukrainischen Führung nach außen, will sich die Ukraine den Status eines Landes erkämpfen, der für die Staatenwelt doch unverzichtbar ist. Und das steckt hinter deinem Bild mit dem Schwanz, der mit dem Hund wedelt. Das ist eigentlich der Dauerantrag, den der Selenskyj immer unter Berufung auf das, was die Ukraine im Krieg leistet mittlerweile. Das ist jetzt die neueste Argumentationsschiene. In jedes Parlament dieser Welt einspeist, wo er es darf. Die Ukraine ist ein von allen Staaten dieser Welt gefälligst anzuerkennender, unverzichtbarer Staat in der Staatenwelt, weil er diesem böswilligen Russland entgegentritt. Das ist der außenpolitische Kriegsgrund dieser ukrainischen Führung. Das macht ihren Rigorismus auch in der Kriegsführung aus. Das macht die zum Krieg allerdings immer dazugehörende Unbedingtheit des Einsatzes des eigenen Volkes aus. Diese Durchsetzung einer ukrainischen Souveränität nach innen und in der Staatenwelt, die es noch gar nicht gibt. An beiden Fronten gibt es sie nicht, aber der Krieg soll, das ist der Zweck der ukrainischen Kriegsführung, erkämpfen, dass es das hinterher gibt. Ja, beziehungsweise das etwa auch, was die Integration in die westliche Wertewelt, EU und NATO anbetrifft, auch bestimmte Sachen hinweggesehen wird. Ich meine, im Grunde genommen ist ja bekannt, dass es ein korruptes Regime ist. Und das ist ja auch Korruption da gang und gäbe ist. Und das mit, die Geschichte mit Demokratie wahrscheinlich auch nicht so weit her ist. Aber wenn es ja so ein wunderbarer Kriegspartner ist, der die westlichen Werte verbreitet, ist wahrscheinlich die Hoffnung, dass dann einfach mal drüber weggesehen wird und die einfach dann sozusagen hinzugenommen werden, dann instandhalten. Ich weiß nicht, über wen du jetzt redest, ob du über die Ukraine oder wieder über den Westen redest. Ja. Ich meine, von der Warte der Ukraine her, das Interesse, das einfach kam. Wir wissen ja selbst, dass da sehr viel Korruption gibt und das im Grunde genommen in Deutschland erleben, kein Vergleich damit ist. Also wir stehen da, glaube ich, ziemlich in der Spitze dabei. Ja, und wenn du es von der Ukraine her nimmst, ja, dann fällt es unter das, was ich eben gesagt habe. Diese politische Führung sagt, sie ordnet das Land jetzt nicht an der Frage, wem gehört was, Und ist es legal erworben und werden damit legale Geschäfte gemacht? Und wie ist der Einfluss von denen auf die Parteien und so weiter? Das ist alles Schnee von gestern. Diese neue politische Führung in der Ukraine stellt sich zu ihrem gesamten Innenleben, das ist bekannt als Korruption, sowas von drüber, sowas von, das zählt alles nichts mehr, weil sie das Innenleben der Nation ihrer Kriegsführung unterwirft. So, das ist es, was die Ukraine nach innen macht. Du hast es aber, glaube ich, schon gleich verknüpft mit, wie ist das denn im Westen? Ja, wie gucken denn die Westler da drauf? Insofern sie diesen Stellvertreterkrieg gegen Russland wollen und führen, kriegt im Westen diese Ukraine das Gütesiegel Kämpfer für die Freiheit gegen das Reich des Bösen. Und unter diesem Gesichtspunkt sind derzeit alle schlechte Nachrede gegen die inneren Verhältnisse in der Ukraine im Westen tot. Das sind jetzt die Kämpfer für das Gute, für die Freiheit des Westens, für diesen höchsten Wert, für den man sterben tut, gegen das Reich des Bösen. Perfide am Westen ist, aber die Freiheit hat eben die westliche Macht, dass sie den Vorbehalt gegen die inneren Verhältnisse in der Ukraine gar nicht wegwirft. Am schönsten macht das immer diese Ursula von der Leyen. Die beteuert die unbedingte Rückendeckung für unsere Freiheitskämpfer in der Ukraine, die auch in der EU schwer willkommen sind, um dann vom Standpunkt der europäischen Oberhoheit zu sagen, natürlich braucht es dann Reformen gegen die Korruption und gegen die Rechtsunsicherheit. Ja, da merkt man dann doch den Unterschied zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Aber ich würde gerne ein nächstes Mal anregen, dass man auch sich darüber unterhält, oder habe ich das nicht mitgekriegt, welche unterschiedlichen Interessen es zwischen europäischen Kapital und der USA da vielleicht gibt. Oder es gibt da gleiche. Ich habe nämlich gesehen, dass es da durchaus unterschiedliche Interessen gibt. Aber das sollten wir nicht heute mehr gehört haben, sondern wirklich, was wäre mein Thema, was man wirklich noch besprechen könnte. Das wäre natürlich durchaus spannend. Ja, das ist heute deswegen nicht vorgekommen. Das Argument ist vorhin vorgetragen worden, gesagt worden. Das ist deswegen nicht vorgekommen, dass sich die westlichen Staaten in dieser Entscheidungsfrage lassen sie durchgehen, dass die amerikanische Weltordnung mit der amerikanischen Oberhoheit, an der sie als Ordnungsmächte beteiligt sind, von Russland in Frage gestellt wird. Oder kämpfen sie sie durch gegen diesen unerträglichen Störenfried? Dass in dieser Frage sich die westlichen Staaten knallhart hinter der Führung der USA zusammenschließen. Deswegen ist es heute nicht vorgekommen, weil es um die Kriegsgründe ging. Jonas, da vielleicht von meiner Seite noch eine Frage, weil das für mich definitiv auch einen der triftigsten Kriegsgründe der USA auf jeden Fall ist, weil mich immer noch die Frage umwandert, warum die USA so ein Interesse daran haben, in der Ukraine militärisch aktiv zu werden. Und sie sind ja indirekt, sage ich mal, der aktivste Player, was das Thema Waffenlieferungen angeht und was das Thema auch militärische Ausbildung vom ukrainischen Militär betrifft. Da vielleicht auch noch ganz kurz angerissen, was denn die energiepolitischen Fragen da eine Rolle spielen. Also insbesondere der Punkt, dass Deutschland, Europa ja massiv abhängig sind von russischem Öl, was auf der einen Seite natürlich politisch und wirtschaftlich auch gewollt gewesen ist, weil es halt ja über fixe Leitungen ging, weil das russische Gas zuhauf und günstig verfügbar war und die USA natürlich jetzt durch ihr Fracking-Geschäft auf einem riesigen Schatz sitzen, der seine Märkte sucht, um es loszuwerden. Und die USA natürlich da in gewisser Weise ein großes Interesse haben, diesen europäischen Markt mit 500 Millionen Einwohnern und einer Industrie, die nur nach Gas so lechzt, sich da letztendlich zu positionieren und da natürlich auch die Ukraine in gewisser Weise als Hebel benutzen können, um genau diese Marktrolle entsprechend zu platzieren. Das war, glaube ich, jetzt nur eine Frage, soweit ich weiß. Also diesen Fragenkomplex können wir auch auf den nächsten Donnerstag, wo wir einen Anschlusstermin machen wollen, antworten oder übergeben. Also, oder der Jonas hat jetzt mal die Leitlinie vor, aber auf alle Fälle ist es ein eigenes Kapitel. Ja, ich will auch an der Stelle erstmal nur das nochmal vor Augen stellen, was ich beim Kapitel Russland gesagt habe. Jetzt ist das Urteil über Russland gefällt, dass es unerträglich ist, dass Russland als Lieferant dieser fossilen Brennstoffe nicht nur gute westliche Währungen verdient und damit seinen Staat am Laufen hält, sondern, so ist das jetzt vorgekommen, dass es unerträglich ist und bekämpft werden muss, dass Russland in Gestalt seiner Gaslieferung Einfluss auf die Freiheit westlicher politischer Kalkulationen hat. Nimmt es wirklich erstmal auch nach der Seite hin, hier ist der Übergang gemacht zur Unerträglichkeit dieses Landes. Und das ist ein Übergang, der lässt die Frage der wirtschaftlichen Konkurrenz um das Geschäft mit Energieträgern, an das du denkst, hinter sich, die ist dann erstmal nicht die Frage. Es war vielleicht gestern die Frage, als der Trump rumgefuchtelt hat und gesagt hat, die Europäer sollen sich gefälligst mal seines Freiheitsgases bedienen. Wir sind in einer neuen Zeit und die neue Zeit ist, die westlichen Staaten beantworten den russischen Einwand gegen das strategische Vorrücken des Westens mit dem Beschluss, dann ist Russland jetzt im Visier der Unerträglichkeit als Staat. Und dann kommen die Gaslieferungen Russlands als unbedingt zu bekämpfender Einfluss Russlands in der Welt vor und als, das muss man umgedreht zur Waffe gegen Russland machen. Da merkst du, das ist eine andere Ebene der Auseinandersetzung als die, an die du noch gedacht hast. Ja, dann würde ich jetzt auch beantragen und bitten, oder wie man das sagt, dass wir es vielleicht an der Stelle erstmal dabei belassen. Und es gibt ja diesen Nachfolgetermin und wenn die, die den machen, das für erforderlich halten, dann lässt sich eventuell auch einrichten, dass ich dann noch mal kurz Rede und Antwort stehe. Aber wie gesagt, das müssen die entscheiden, die diese Diskussion da führen wollen. Und wenn sie das für erforderlich halten, dann kann man wahrscheinlich auf mich da für ein Stündchen zurückgreifen. Okay, dann ist erstmal für heute Schluss, oder? Ja, ich begebe mich jedenfalls in eine geruhsame Nacht. Vielen Dank, Jonas, an der Stelle. Danke sehr, war ein sehr schöner Abend.